ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الاسلوب قبط الله ديم جنيدين ديم البامهاتسين. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Thumma amma ba'd, barakallahu fikum. Wir werden heute inshallah den Unterricht weitermachen, inshallah kallam اليوم كما تعودنا. قلنا اليوم سأتكلم المرة الأخيرة إن شاء الله في مسائل، هذه المسألة الخطيرة هي مسألة التكفير. فيها بارك الله فيكم ما يتكلم فيها إلا العلماء العالمون الفاهمون، وليس كل منهب ودب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. في werden إن شاء الله بارك الله فيكم heute إن شاء الله Abschluss Unterricht via dieses Thema Grundlagen des Tekfirs sprechen. Und heute inshallah wird das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema barakallahu fikum sprechen, und dann machen wir weiter mit dem Aqida Unterricht bi iznihi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. طيب كنا barakallahu fikum قد تكلمنا المرة الماضية وقلنا أن التكفير هو حكم شرعي وهو حق محض لله سبحانه وتعالى، ولا يكون التكفير بارك الله فيكم لا اعتبار فيه لعقل أو لذوق أو لرأي. يعني ما يجوز والله أنا رأيي بهذا الإنسان كذا فأكفر. Das erste war, was wir voriges Mal gesagt haben, بارك الله فيكم, dass jemand التكفير bedeutet jemanden vom Islam auszuschließen. Dies ist بارك الله فيكم das Recht Allah سبحانه وتعالى. Und das muss mit klaren, eindeutigen Beweisen belegt sein. Das heißt, barakallahu fikum, man darf nicht behaupten, ja, meiner Meinung nach ist diese Person kein Muslim oder sowas. Das muss mit Klarheit sein. Und wir haben dafür Aussagen von den Gelehrten geholt. Ich brauche das nicht nochmal zu wiederholen. Ibn al-Qayyim sagte, Al-Kufru haqqullahi thumma rasulihi بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذلك ذو الكفران. Das heißt, بارك الله فيكم, الكفر ist das Recht Allah, denn das Recht von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Beweisen, eindeutigen Beweisen wird das bestätigt, nicht mit Aussagen von Leuten oder Meinungen von Leuten. Wenn Allah und sein Prophet jemanden als Kafir bezeichnet haben, dann ist derjenige, der Kafir ist. بارك الله فيكم. Die zweite Regel, القاعدة الثانية تكلمنا عليها, أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ما يكفر أحد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه المحجة، لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا قال في يقول شيخ الإسلام فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. بارك الله فيكم. Die zweite Regel, das war, ein Muslim darf von Islam nicht ausgeschlossen werden durch eine Tat, eine Handlung, eine Verinnerlichung oder ein Wort, außer dass man Al-Hujja, dass man diese Person belehrt, dass diese Person etwas gegen den Islam macht, etwas Kufr macht, wal-iyadu billah, und dass man kein Shubha mehr dabei hat, dass man keine Unklarheit noch hat. Vielleicht eine Person hat eine falsche Interpretation oder falsche Meinung oder etwas Falsches gelernt. Deshalb sollte man erstmal diese Person erklären, dass du falsch gemacht hast. Und hier, barakallahu fikum, habe ich erzählt von Majmu' al-Fatawa von Sheikh al-Islam, was er gesagt hat. Der hat gesagt, keiner darf einen Muslim vom Islam ausschließen, wenn diese Person auch Fehler gemacht hat oder große Fehler getan hat, bis man diese Person belehrt hat und bis man ihm mit Beweisen klargestellt hat. Und wer als Muslim mit Gewissheit ist, dann kann man es durch Zweifel nicht bestätigen, dass dies kein Muslim geworden ist. Einer wird vom Islam ausgeschlossen, wenn Al-Hujja belehrt wird, das wird, wenn man ihn mit Beweis belehrt hat, und wenn man die Unklarheiten beseitigt hat, weil vielleicht eine Person hat falsch interpretiert. Das haben wir, barakallahu fikum, gesagt. Und barakallahu fikum, Ibn Qudama Al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, in Al-Mughni, Ibn Qudama Al-Maqdisi fi Al-Mughni, ذكر بارك الله فيكم مثل هذه الأمور. قال ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه وزالت الشبهة للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرناه في تارك الصلاة. وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه بذلك. وقد روي أن قدامة ابن مضعون شرب الخمر مستحلا لها فأقام عليه عمر الحد ولم يكفره، وكذلك أبو جندل ابن سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشام مستحلين لها، مستدلين بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد، فيخرج في من كان مثلهم مثل أو كان مثلهم مثل حكمهم، فيخرج عفوا في من كان مثلهم مثل حكمهم، وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. الكلام واضح بارك الله فيكم، الكلام واضح جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أي أن الأمر المعروف بين المسلمين إن استحله أو إن فعل شيئا معلوما ليس بتأول، يعني ما عنده فيه تأول مثل الخوارج. الخوارج كفر المسلمين لتأول، فما كفرهم أهل العلم وقاتلوا الصحابة، أو قدامة بن مضعون صحابي رضوان الله عليه شرب الخمر مستحلا له، وأبو جندل بن سهيل صحابي شربوا الخمر مستحلين لأنه قرأوا الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، قال خلاص يعني هذا كان يمكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حرام خلاص، فما كفرهم عمر إنما قام عليهم الحد. عمر قال لهم أقيم الآن، قال لا مريض، بعدين بعدين بعدين، فأخر فأقام عليه عمر الحد على قدامة بن مضعون رضوان الله عليه. فقال فالذي مثل حكمهم واحد جاهل في الدين ما يعرف تأول شيء بالدين ما يعرف، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، فهذا لا يخرج بارك الله فيكم من ملة الإسلام، إنما الذي يخرج من ملة الإسلام هو من كما ذكرنا بارك الله فيكم هو الذي يعلم أن هذا الأمر واجب في الدين والأمر واضح، يعني لا لبس فيه، ما في خلاف بين أهل العلم، مثل الصلاة أو مثل بارك الله فيكم رمضان، صيام رمضان، فأتي يقول ما في الإسلام صيام رمضان، ممكن يكون جاهل، فإذا لم يكن جاهلا هذا يكفر والعياذ بالله. يقول ابن قدامة كذلك فمن أنكر وجوبها يعني الزكاة جهلا به وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية من الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، معذور بجهله. يعني مثلا إنسان قال الزكاة مواجب، الزكاة مواجب، الزكاة لا شك أنها من مباني الإسلام وواجبة، ولكن كان جاهل بهذا. مثل إنسان دخل الإسلام جديد، يا واحد صار له 5 أيام في الإسلام فإجا واحد قال له أنتم يجب أنه تزكوا. قالوا نحن ما عندنا يكشف الإسلام مسكين ما يفهم جائب فما يكفر حتى يبين له الأمر. فانتبهوا بارك الله. وعلى ذلك أدلة كثيرة. بارك الله فيكم. ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى إن المغني إن ديزن بوخ بس نتولش ناخده حنبليتش انفقه شو لإست بتسوغلش تسفايتن ريجلن بس فيها بتسوغلش تكفير فينت هابن. بارك الله فيكم. Wenn ein Muslim etwas getan hat, gesagt hat oder verinnerlicht hat, man darf ihn vom Islam nicht ausschließen, außer dass man ihn erklärt hat, dass er Kufr gemacht hat oder Schirk gemacht hat und so weiter, bis man Iqamat al-Hujjah belehrt hat. Und hier, barakallahu fikum, sagte Ibn Qudama, wenn jemand etwas als erlaubt sieht, was verboten ist im Islam, dann muss man gucken, wenn diese Person das interpretiert hat falsch, dann ist er noch Muslim. Und da muss man ihm beibringen, dass das falsch ist, was er gesagt hat. Aber wenn er weiß, dass das falsch ist, was er macht, und das Haram im Islam ist, und trotzdem sagt, dass es erlaubt, dann, wenn er keine Hindernisse hat, dann wird diese Person vom Islam ausgeschlossen. Und hier hat Ibn Qudama, rahimahullah, etwas erwähnt. Und zwar, Qudama ibn Maz'un, radhiyallahu alayhi, ein Sahabi, Abu Jandal ibn Suhail, auch ein Sahabi, sie haben Alkohol getrunken. Und sie haben behauptet, dass dies erlaubt wäre. Dann kamen sie zu Umar. Umar hat sie, barakallahu fikum, sie bestraft. Aber der hat sie vom Islam nicht ausgeschlossen. Warum? Weil diese Leute das interpretiert haben falsch. Die haben ein Ayah falsch interpretiert. Und deshalb haben die Gelehrten gesagt, die bleiben Muslimin. Die bleiben Muslimin, barakallahu fikum. Und dann sagte Ibn Qudama, die Leute, die so viel wie diese zwei Sahabis das gemacht haben und die wissen nicht, dass es was Kufr ist, wenn sie das auch gemacht haben, ja, dann muss man sie erstmal belehren. Und sagt ihr auch in Al-Mughni, wenn man zum Beispiel behauptet, dass Zakah nicht Pflicht ist, weil er unwissend ist, dann guckt man, ist er neu im Islam, ist er in einem Platz aufgewachsen, dass man kein Wissen gehabt hat vom Islam, dann sollte man ihn erstmal ihm erklären, dass Zakat Pflicht ist. Aber man kann ihn nicht vom Islam ausschließen und sagen, der ist kein Muslim. Warum? Weil diese Person nicht gewusst hat. Barakallahu fikum. هناك من يدعي ويقول إنه الإنسان إذا فعل شيء جاهلا ولو كان في أمور العقيدة أو كذا فإنه يخرج من الإسلام. وهذا كلام غير صحيح. وسيأتي فيما بعد أنه الإنسان لو فعل ذلك جاهلا أي شيء فعله جاهلا ولو كان كفرا أو شركا فإنه لا يكفر ولا يكون مشركا إلا بعد إقامة الحجة عليه لقوله تعالى بارك الله فيكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما يتقون. وهنا بارك الله فيكم دليل آخر من السنة كما بارك الله فيكم عند الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يوم القيامة يدلون بحجة رجل أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ومن مات في الفترة ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفوني بالبعر وأما الهرم الكبير في السن قال لقد جاء الإسلام وما أعقل وأما الذي مات على الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسولك فيأخذ مواثيقهم ليطعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. طيب نحن فهمنا أن الإنسان إذا مات انتهى بارك الله فيكم التكليف فكيف هنا في تكليف يوم القيامة يمتحنوا يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو النار وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون. يقال لأحدهم ما ربك من ربك ما دينك من نبيك. وكذلك يوم القيامة يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فدل ذلك على أن المحنة لا تنقطع إلا بدخول الجنة والنار. بارك الله فيكم. هنا القصد في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. قلنا بارك الله فيكم، القاعدة الأولى أن التكفير حكم الله سبحانه وتعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالرأي. بالنص يثبت لا بقول فلاني، بالنص يثبت لا بقول فلاني. اثنين، المسلم لا يكفر بقول أو بفعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. استنس dass jemand vom Islam ausgeschlossen wird, ist das Urteil Allah und sein Prophet. Deshalb sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ich habe die Beweise schon geholt. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht alle Beweise nochmal zu erwähnen, was wir voriges Mal erzählt haben. Ibn al-Qayyim sagte, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nassi yathbitu la biqawli fulan. Das muss mit klaren, deutlichen, eindeutigen Beweisen belegt sein. Zweitens, barakallahu fikum, der Muslim, der darf vom Islam nicht ausgeschlossen werden, weil er eine Tat begangen hat oder ein Wort gesagt hat oder eine Verinnerlichung gehabt hat, außer dass man erstmal ihn belehrt hat und zweitens, dass man keine Unklarheiten bei ihm lässt. Das bedeutet, man erklärt ihm die Sache richtig. Und hier haben wir ein Beispiel geholt, erstmal vom Koran, Surah At-Tawbah, die Ayah 115, dann barakallahu fikum, was Al-Bukhari bezüglich Al-Khawarij gesagt hat, dann was Sheikh Al-Islam Taymiyyah gesagt hat bezüglich dem Mann, der gestorben ist, seine Kinder sollten ihn verbrennen und die Asche die Hälfte auf Meer und die Hälfte auf die Erde verteilen. Taib. Dann haben wir, barakallahu fikum, gesagt, heute haben wir gesagt, was Ibn Qudama gesagt hat, rahimahullah ta'ala, bezüglich, es gibt viele Leute, die Taten begehen haben, weil sie unwissend sind oder weil sie das nicht bekommen haben, dass das haram ist. Wenn jemand aus Unwissenheit etwas macht, dann, barakallahu fikum, wir können ihn vom Islam nicht ausschließen. Und Beispiel dafür, Qudama ibn Maz'un von Sahaba und Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr, die haben, barakallahu fikum, die haben Alkohol getrunken und die haben gedacht, das wäre erlaubt. Alkohol ist mit Sicherheit verboten. Diese Sahaba, die haben eine Ayah falsch interpretiert. Die haben eine Ayah falsch interpretiert. Und deshalb haben sie das gemacht. Und dann haben wir das Hadith, al-Mas'al al-Akhira kanat al-Hadith. Tabu ya ukhwa. Yawm al-Qiyamah yudluna bihujjatihim arba. Rajul asam la yisma'i, kul ma kunt asma'. Rajul ahmaq. Ahmaq يعني ما في مثل ما تقول بيسموا اليوم درويش. يعني ما يفهم. يعني مثل المجنون. ورجل هرم وخرف خلاص ما أعرف يقول ما أفهم أنا. ناس قل له إسلام وإسلام هو ما يفهم. ورجل مات على الفترة، الفترة هي الوقت أو قوم ما أتاهم رسول ولا أتاهم نبي، يعني ما أنذروا. يقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيوم القيامة يمتحنون هؤلاء الأربع. بارك الله فيكم. نوخ أن بايشبيل دافية، ein Beispiel dafür ist, was Abu Huraira berichtet hat, und das ist bei Imam Ahmed, bei Al-Bayhaqi und bei Ibn Abi Asim, barakallahu fikum, und dazu auch, das ist bei Al-Bazzar, Al-Tabarani und andere, dass vier Leute am letzten Tage ihre Entschuldigung sozusagen vortragen werden. Der erste, der war taub. Und der sagt, der Islam ist gekommen und ich war taub. Ich habe nicht gehört, was die Leute sagen. Ich habe gar nicht verstanden. Normalerweise derjenige, der taub ist, ist auch stumm, barakallahu fikum. Der kann. Deshalb, ich wusste nicht, was sie behaupten, was sie sagen. Der zweite, der war Rajul Ahmaq. Rajul Ahmaq, das bedeutet, barakallahu fikum, wie verrückt. Eine verrückte Person. Der sagt, der Islam ist gekommen und die Kinder, die werfen mich mit Kot von Kamelen. Das ist wie ein kleines Kind. Der hat mit Kindern gespielt. Der dritte, der war ein Mann, der so, barakallahu fikum, alt geworden ist, dass er nicht mehr verstehen kann, was die Leute sagen. Der sagt, der Islam ist gekommen und ich habe keinen Verstand mehr. Und der vierte, der sagt, der Islam ist gekommen und kein Prophet kam zu mir. Das sind Ahl al-Fatra. Der Prophet sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, der lässt sie bestätigen, dass sie ihm gehorchen, was er sagt. Und dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Gesandten. Und er sagt ihnen, geht ins Feuer. Wenn sie ins Feuer gehen, dann werden sie ins Paradies kommen. Wenn sie nicht ins Feuer gehen, dann werden sie in die Hölle gezogen, wal-iyadu billah. Und dieses Hadith, barakallahu fikum, sahih, Abu Huraira dann sagte, اقرأوا إن شئتم, liest, wenn ihr wollt, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Surah Al-Isra, Ayah 15. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Das heißt, barakallahu fikum, in diesem Hadith ist eine klare Bedeutung und klares Argument und klaren Beweis, barakallahu fikum, diesbezüglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen bestraft, bis die Person, barakallahu fikum, belehrt worden ist, bis die Person eine Belehrung bekommen hat, barakallahu fikum. Man hat gesagt, ja, wie werden die Leute am letzten Tag nochmal geprüft? Sheikh al-Islam sagte, rahimahullah ta'ala, At-Taklif, die Prüfung, barakallahu fikum, At-Taklif, das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit etwas angesprochen hat. Ja, mit etwas angesprochen hat. Dass dies zu Ende ist, wenn die Leute ins Paradies oder in die Hölle gehen. Und er sagt, weil die Leute im Grab, die werden geprüft. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Und was war deine Religion? Und die werden auch am letzten Tag auch geprüft. وَمِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ كَذَلِكْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Jetzt kommt noch ein Beweis. مِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ. Interview, إذا كان الإنسان ما يعلم شيء. فمثل مثلا هذه الجاهلة هنا. Wenn jemand kein Wissen hat, wie zum Beispiel diese Person, die hier schreibt im Internet, hat kein Wissen, die hat nicht gehört und er redet nur. Bla bla bla. Möge Allah uns bewahren. طيب. Barakallahu fikum. انتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا. مصدقا أي عامل الزكاة. يعني يأتي بالزكاة. بعثه مصدقا. Barakallahu fikum. فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجح ينجرح فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا القود يا رسول الله. يعني بدنا نحن نأخذ بحقنا, نريد أن نأخذ حقنا منه. فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا. قال لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا فرضوا, يعني قبلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية. إني خاطب العشية يعني بدي أخطب الناس على الناس. ومخبرهم برضاكم, يعني سأخبركم بما رضيتم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الليثيين, هم ليثيون كان اسمهم قبيلة, قال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القوت فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا, أرضيتم؟ قالوا لا. يا لطيف, نسأل الله السلام. يعني كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كفر والعياذ بالله أن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم المهاجرون بهم, قام الصحابة فأمرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا, يعني يتركوهم. ثم دعاهم فزادهم, يعني جابهم, قال لهم تأخذوا أكثر, تأخذوا أكثر. فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. وهذا حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي, والحديث صحيح. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم, بارك الله فيكم, هذا كفر يقينا. ولكن قال بارك الله فيكم ابن حزم رحمه الله تعالى, وفي هذا الخبر, انتبه, وفي هذا الخبر عذر الجاهل, وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم, وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد بلا خلاف, لكنهم بجهلهم وعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. سبحان. فهنا دليل واضح, دليل واضح بارك الله فيكم, على أنه من فعل شيئا لابد أن تقام عليه الحجة. قال فعل, لابد أن تقام عليه الحجة ثم يكفر، لأنه قد يكون جاهل، قد يكون معذور، قد يكون جن، قد يكون مخمور، إلى غير هذه الأمور. والأحاديث في هذا الباب كثيرة يا أخوة، منها سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الشام. معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، السجود لغير الله كفر ولا لا؟ شرك ولا لا؟ شرك وكفر. طب لماذا ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه مشرك؟ لأنه فعل ذلك يظن، لا يظن أنه هذه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معاذ رأى النصارى يفعلون ذلك لملوكهم ففعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس قاصدا السجود نفس السجود. وحديث طلب الصحابة ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم نريد شجرة نعلق عليها حتى نتبرك بها، يعني يجعلوها واسطة واسطة حتى الله سبحانه وتعالى يعطيهم بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفر لا معاذ ولا الليثيين ولا الذين طلبوا ذات أنواط، لأنه يعذر الجاهل بجهله، بارك الله فيكم. فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ يعني إذا هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم لما فعلوا هذا وهم صحابة ما كفروا، فكيف بالجاهل والذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بارك الله فيكم. نخ أين بفايس داتسو داسس أين حديث داسس أين حديث عائشة هدس إبليفر وندسس بارك الله فيكم باي عبد الرزاق إن المصنف، باي أحمد إن المسند، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، ابن حبان، البيهقي إن السنة الكبرى، بارك الله فيكم ديس حديث الصحيح. اسكاب اينشتام عربيش اشتام دي هايسن الليثيون، دي هايسن الليثيون ديس الويتة، بارك الله فيكم دي بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات اينن ابا جهم ابن حذيفة دي هات اين سو اينن جشكت دامت ايه دي جلد فون زكاة برينكت أبو جهم وارسو دي هات ان بروبليم مت اينن فون اينن أبو جهم هات اين جشلاغن و دي هات اين فالتست دي هات اين فالتست. Diese Leute kamen zum Propheten, die haben ihm gesagt, wir wollen unser Recht haben. Der hat unseren Bruder verletzt und wir wollen, dass du richtest. Wir wollen unser Recht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, ihr bekommt zu viel und zu viel. Ist das in Ordnung? Dann haben sie gesagt, nein. Das ist wie Schadenersatz. Ihr bekommt diesen Schadenersatz. Zu viel. Haben sie gesagt, nein. So viel, nein. So viel, haben sie gesagt, ja. Wir akzeptieren. Wir akzeptieren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, ich werde heute eine Rede halten, Abend, und ich werde den Leuten sagen, dass ihr akzeptiert habt, einverstanden damit seid, was ihr bekommen habt. Damit sagt, in Ordnung. Okay. Barakallahu fikum, die kamen, Abend, die Leute, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Rede gehalten, er hat gesagt, die Leute, das passierte so und so und so, und ich habe mit ihnen das verhandelt, sie werden das bekommen. Und er hat diese Leute gefragt, Al-Laythiyin, seid ihr damit einverstanden, was ich sage? Da haben sie gesagt, nein. Also die haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bloßgestellt, als Lügner dargestellt. Er hat den Leuten gesagt, ich habe mit ihnen verhandelt, und die haben zugesagt. Sie haben gesagt, nein, wir akzeptieren das nicht, wir haben nicht so gesagt. Die Sahaba standen auf und sie haben sie angegriffen sofort. Der Prophet sagte, nein, lass sie. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie nochmal geholt. Er hat ihnen gesagt, ihr bekommt mehr. So viel und so viel. Seid ihr damit einverstanden? Da haben sie gesagt, ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auf Minbar gestiegen und er hat das gesagt und er hat sie gefragt, seid ihr damit einverstanden? Sie haben gesagt, ja. Abu Huraira sagte, Entschuldigung, nicht Abu Huraira. Hier, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann Khutba gehalten und er hat den Leuten gesagt, ich habe mit ihnen das verhandelt. Seid ihr damit einverstanden? Sie haben gesagt, ja. Aber أبو محمد بن حزم بن حزم sagte in dieser Überlieferung kann man bestätigen, dass derjenige, der etwas gesagt hat oder gemacht hat, weil er nicht weiß, weil er das aus Jahl gemacht hat, weil er Jahl und mit Unwissenheit gemacht hat, der wird vom Islam nicht ausgeschlossen. Weil diese Leute, die haben dem Propheten Muhammad s.a.w., die haben ihm die Lüge vorgeworfen, vor allen Leuten. Und das ist an sich selbst im Islam, wenn man dem Propheten s.a.w. die Lüge vorwirft, ist mit Sicherheit Kufr. Aber trotzdem hat man diese Leute vom Islam nicht ausgeschlossen. Warum? Weil sie unwissend waren und weil sie aus dem Weiten gekommen sind. Das war der Grund, dass sie kein Kufr begangen haben. Und Barakallahu fikum, hier diesbezüglich gibt es auch andere Hadithe, dass diejenigen, die etwas gemacht haben, ja, dass die Leute, Barakallahu fikum, die etwas gemacht haben, ohne dass sie gewusst haben, oder dass sie was gesagt haben, wie wir diese Regel erklärt haben. Es gibt auch unter anderem, Mu'az hat sich vor dem Propheten Muhammad s.a.w. niedergeworfen. Mu'az, radwallahu alayhi, hat sich vor dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niedergeworfen. Niedergeworfen. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ihn vom Islam nicht ausgeschlossen, barakallahu fikum. Auch dazu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, die Sahaba, es gab, die waren neu im Islam, manche von ihnen, und die haben bei Kuffar gesehen, die Kuffar, die haben einen Baum gehabt, und die haben ihre Schwerter dort gehangen. Und die Sahaba, die haben gesagt, wir wollen auch so wie sie, that and what heißt das, that and what. Wir wollen sowas wie sie haben, damit wir auch Segen ersuchen. Bei Allah, aber durch diesen Baum. Und das ist ein kleiner Schirk. Das ist Schirk eigentlich, dass man Segen ersucht, nicht bei Allah, nicht durch etwas, auch aber von Allah, aber durch etwas. Das geht nicht, das ist Schirk. Aber die wurden vom Islam nicht ausgeschlossen. Oder diese Leute, die wir vorhin, barakallahu fikum, erwähnt haben. Al-Shawkani sagte, Mu'az, radwallahu alayhi, hat sich vor dem Propheten Muhammad s.a.w. niedergeworfen. Und das ist der Beweis, wenn jemand sich niederwirft, nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala, aber aus Unwissenheit, der wird nicht als Kafir bezeichnet. Ibn Taymiyyah, qala, Sheikh al-Islam Taymiyyah, أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ثم القائل بها قد يكون لم يبلغه الخطاب كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغ شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم شيخ الإسلام hat uns das erklärt, klar. Das wird jemand, der Muslim ist. Jemand, der den Islam angenommen hat. بارك الله فيكم. Und diese Person hat den Islam nicht gelernt. Oder der ist sehr weit. Der hat den Islam nicht gelernt. Man kann ihn vom Islam nicht ausschließen, wenn er auch etwas verleugnet, weil er vielleicht das nicht weiß. Der weiß nicht, dass das zum Islam gehört, barakallahu fik. Der weiß nicht, dass das zum Islam gehört und der weiß nicht, barakallahu fikum, dass dies von der Religion ist. Und deshalb verleugnet das. Das wird zum Beispiel ein neuer Muslim angenommen, ein neuer Muslim. Der weiß nicht viel vom Islam. Man kommt zu ihm und sagt ihm, Lottospiel ist haram. Oder diese Spiele, Qimar, Meisir heißt das. Das wird Glücksspiele. Sind verboten. dann sagt, ach, es ist mir egal, es gibt sowas im Islam nicht. Alles ist erlaubt im Islam, das stimmt nicht. Das ist haram. Aber das ist neu im Islam, der weiß das nicht. Sagst du, diese Person ist kein Muslim? Möge Allah uns bewahren. Erstmal muss man ihn erklären und belehren und dann könnte man ihn vom Islam ausschließen. Oder eine Person zum Beispiel, der isst Schweinfleisch. Der hat den Islam angenommen, aber der weiß nicht, dass Schweinfleisch verboten ist. Und der isst Schwein. Man sagt ihm, du isst Schweinfleisch und das ist verboten. Der sagt, in welcher Religion ist das verboten? Man sagt ihm, im Islam ist es verboten. Der wusste nicht davon. Und wir sehen heute viele, die den Islam neu angenommen haben und die wissen davon nicht viel. ولا فرق في ذلك بين أصول وفروع أو اعتقاد أو فتية. يعني الإنسان لا يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة. خاصة المسلم نتكلم عن المسلم. المسلم لا يكفر بشيء فعله أو اعتقده أو قاله إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة. قد يكون قال كفرا، قد يكون فعل شركا، قد يكون قال شركا أو اعتقد كفرا أو اعتقد شركا، ولكن لا يكفر به حتى تقام عليه الحجة. ولا فرق بالأصول والفروع. كم بعض الناس يقول لك في الأصول يختلف عن الفروع، هذا من أين لهم هذا؟ يرحمك الله، بارك الله فيكم. We have gesagt diese Regel heißt, wenn ein Muslim etwas gemacht hat, gesagt hat oder verinnerlicht hat, was Kufr ist, man darf ihn vom Islam nicht ausschließen, bis man Iqamat al-Hujja gemacht hat und bis man ihm die Sache erklärt hat und belehrt hat. Und es gibt hier keinen Unterschied zwischen Aqida und Fatwa und zwischen Usul und Furu', Grundlagen und Zweige oder Aqida und anderen Themen. In allen Bereichen der Religion ist es das Gleiche. Weil manche gesagt haben, in Aqida, das darf man nicht. Und hier, barakallahu fikum, gibt es dafür einen klaren Beweis. هنا يوجد دليل واضح بارك الله فيكم. ذلك الرجل الذي شك في قدرة الله، ذلك الرجل الذي شك في قدرة الله، هذا في العقيدة أم لا؟ طب ليش ما كفر؟ بارك الله فيكم. Es gibt keinen Unterschied hier. Es zwischen Grundlagen oder nicht Grundlagen. عقيدة und nicht عقيدة. Allgemein im Islam. Wenn jemand Kufr begangen hat, ein Muslim, der begeht Kufr oder Schirk oder etwas, man muss ihn erstmal belehren. Beispiel dafür. Al-Hawariyun. Al-Hawariyun, die Leute, die mit Isa a.s. waren. Al-Hawariyun, الذين كانوا مع Isa a.s. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وآخر الآية ونعلم أن قد صدقتنا. سبحان الله، يقول هل يستطيع الله ينزل علينا ماء؟ في هذا سؤال، هات فروع، هذا عقيدة ولا معقيدة؟ عقيدة ولا معقيدة؟ طب ليش ما كفروا؟ ويقول ونعلم أن قد صدقتنا، يعني هل يستطيع الله ينزل علينا ماء من السماء؟ أسألك هنا، هل يستطيع الله أنه يجعل جبل يجعله جمل؟ نعم يستطيع الله كل شيء. ويقول ونعلم أن قد صدقتنا. لماذا لم يكفروا؟ سبحان الله، بارك الله فيكم. Beispiel dafür سورة المائدة die آيات 112 bis 113. Die Jungen, die mit Isa عليه السلام waren, seine Schüler, sie haben gesagt, kann dein Herr uns einen Tisch vom Himmel herab fallen lassen? Und am Ende sagen sie ihm, dass wir wissen, dass du die Wahrheit gesagt hast. Kann dein Herr? Wir haben ihn gefragt, kann dein Herr uns einen Tisch vom Himmel geben, damit wir sozusagen dich bestätigen? Ist das hier ein Aqida oder nicht? Wieso hat Allah sie vom Islam nicht ausgeschlossen in diesem Zusammenhang? Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vom Islam nicht ausgeschlossen? Deshalb, barakallahu fikum, dieser Tafriq, dass man Unterschied macht zwischen Usul und Furu', da gibt es sowas nicht. Da gibt es sowas nicht, barakallahu fikum, eigentlich. يقول شيخ الإسلام تيمية اسمع أخي وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصحيحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر أو ليحذر، يعني يحذر الناس منه، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع، منهاج السنة 5 239 و 240. يا بسس هذا كلام العلماء، هذا كلام أهل العلم. شيخ الإسلام ذاك ألقمانيت بتشغلك عقيدة فخاغن، بتشغلك اعتقاد دس بيدود بتشغلك عقائد غلاوبنس فخاغن في للويته هابن ديينك ان دي فيلا ان عقيدة قمقت هابن فم إسلام أوسكشلوسن ون ديزة أوساقة كنت من ويدا فون صحابة نخ von den Gefährten von Gefährten, das wird von Tabi'in. Und man kennt diese Aussage auch nicht von den Imamen von Muslimin. Der meint Abu Hanifa, Shafi'i, Malik und Ahmed. Man kennt sowas von ihnen nicht, die haben sowas nicht gesagt. Wenn jemand Fehler in Aqida gemacht hat, dann ist er automatisch kein Muslim. Die haben sowas nicht behauptet. Die großen Gelehrten, die Sahaba, die Tabi'in, das kennen wir nicht. Das sagt Ibn Taymiyyah, nicht Abu Hussein. Und er sagt, diese Aussage ist im Ursprung von den Aussagen von Ahlil Bid'a. Weil diese Leute, die haben eine Bid'a erfunden und jeder, der gegen sie ist, die haben ihn vom Islam ausgeschlossen. Wie Al-Khawarij, Al-Mu'tazil, Al-Jahmiyya, wal-Iyadu Billah. Und leider, manche von den Anhängern, von den großen Imamen, die haben diesen Fehler gemacht. Und das ist nicht die Aussage von den vier Imamen, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmed. Und es gibt keinen von ihnen, der Mubtadi', das wird derjenige, der Bid'a begeht, vom Islam ausgeschlossen hat. Es gibt keinen von ihnen, der sowas gesagt hat. Barakallahu fikum. Aber dass sie bezüglich bestimmter Aussagen gesagt haben, das ist Kufr, die meinten damit, damit sie die Leute warnen von bestimmten Bid'a. Und es ist nicht unbedingt, wenn ein Wort Kufr ist, dass derjenige, der das sagt, kein Muslim geworden ist. Das ist sehr wichtig. Weil er vielleicht das gesagt hat mit Unwissenheit oder mit Interpretation. Das ist, was Sheikh al-Islam barakallahu fikum gesagt hat in diesem Zusammenhang. لتفصيل ذلك أكثر barakallahu fikum. تنازع أهل العلم في بعض مسائل الاعتقاد كما أنهم تنازعوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، وتنازعوا barakallahu fikum في كثير من معاني القرآن، وتنازعوا في هل علي أفضل أم عثمان، وتنازعوا في أمور أخرى. فإذا ننتبه لهذه المسألة جزاكم الله خيرا، حتى أنه بارك الله فيكم بعض أهل العلم يعني أنكروا بعض القراءات أو بعض الألفاظ من القرآن لأنه فهموها بشكل خطأ. بارك الله فيكم بس من مير إكليرت إن ديزم سامنهانج من شجليرتن oder die Gelehrten des Islam, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen, hat der Prophet Muhammad s.a.w. Allah gesehen oder nicht mit seinen Augen? Hat er Allah gesehen oder nicht? Die haben auch, barakallahu fikum, unterschiedliche Aussagen getroffen, wer ist besser, Ali oder Uthman? Und die haben bezüglich Bedeutungen vom Koran in bestimmten Fällen, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Bedeutung vom Koran, ob der Prophet Allah gesehen hat oder nicht, sind das von Aqidah oder nicht? Deshalb, barakallahu fikum, man kann nicht sagen, dass man nur bei bestimmten Themen die Leute vom Islam ausschließen kann und bei den anderen nicht. Das ist in allen Bereichen. Das, barakallahu fikum, in allen Bereichen, ob das in Aqidah ist oder nicht. والآن, barakallahu fikum, قول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول انتبهوا وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. وأنا أوزاقف فون شيخ محمد بن عبد الوهاب فالمنشي لوغن إبائين ومدي زاقن في نيمن فون شيخ محمد بن عبد الوهاب ومدي زن لوغنا والعياذ بالله شاط مال فاس يزاق بتزوغليش فاس ماينة فايندة von mir erzählt haben, dass ich die Leute vom Islam ausschließe mit Vermutungen oder weil Al-Muala, das bedeutet sozusagen Übertragung, dass ich sowas gemacht habe oder weil sie so nicht an meiner Seite sind, dass die behauptet haben, dass ich die Leute vom Islam ausschließe mit Vermutung oder weil sie nicht auf meiner Seite sind oder dass ich den Unwissenden, wenn man ihn nicht belehrt hat, ohne Iqamat al-Hujja vom Islam ausschließe, das ist eine große Lüge. Das ist eine große Lüge. Yunaffiruna an-nasa an dinillahi wa rasulih. Die wollen die Leute von der Religion Allahs und seinem Propheten entfernt halten. Und deshalb lügen sie über diesen großen Sheikh. Nochmal, liebe Brüder und Schwestern, weil manche die lügen über diesen großen Imam, Sheikh Muhammad Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala. Manche haben gesagt, Sheikh Muhammad Abdul Wahab sagt, wer uns als kein Muslim bezeichnet, dann bezeichnen wir ihn als kein Muslim. Und wenn jemand in Aqidah einen Fehler begeht, dann ist er kein Muslim automatisch. Der Sheikh sagt, das ist eine große Lüge. Das ist eine große Lüge. وقال, وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَا الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدِ الْبَدَوِي لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا. الله أكبر. اتهموه للشيخ رحمه الله تعالى, قالوا هو يقول الذي لا يهاجر إليه أنه كافر, اتهموه. فهو يقول إذا كنا لا نكفر, إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنه جاهل ولم يوجد من يدعوه من ينبهه أنه خطأ هذا الذي يفعله, فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا. الله أكبر, الله أكبر. دزاكت دغروس كليتا مغا الله سبحانه وتعالى إن الفردوس شخايبن ون الفردوس برينين دزاكت في بتزايشنن ودا في شليسن دنيينيجن der die Götze, die auf dem Grab von Al-Badawi ist, anbetet, wir schließen den vom Islam nicht aus, weil er unwissend ist oder weil diese Leute unwissend sind und weil es keinen gibt, der sie warnt und ihnen sozusagen erklärt. Wie werden wir dann die Leute, die keinen Schirk begangen haben und die zu uns keine Auswanderung machen, wie werden wir diese Leute vom Islam ausschließen? Was bedeutet das, was Sheikh Mohammed gesagt hat, rahimahullah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in Illyin bringen? Seine Feinde, sie wollten sein Bild schlecht machen. Passt auf, liebe Brüder, und versteht das. Und Schwestern. Die wollten sein Bild schlecht darstellen und schlecht machen, indem sie Lügen über ihn verbreitet haben. Da haben gesagt, der behauptet, wer zu uns nicht kommt, ist kein Muslim. Dann sagt Sheikh Muhammad Abdul Wahab, es gibt Leute in Ägypten, die beten ein Grab an. Die beten ein Grab an. Und weil diese Leute unwissend sind, unwissend, und es gibt niemanden, der diese Leute davor warnt und erklärt, wir sagen nicht, dass diese Leute keine Muslim sind. Dann, wie werden wir, wieso behaupten diese Leute, dass wir diejenigen, die zu uns keine Hijra machen, keine Auswanderung machen, dass wir sie vom Islam ausschließen, obwohl sie keinen Schirk begangen haben? Allahu Akbar. Jetzt vielleicht ist Muhammad Abdul Wahab Murji. Hat Muhammad Abdul Wahab falsche Aqida? Vielleicht bei manchen. Allahu Akbar. Und er sagt noch dazu. Entebe, entebe. قال وإنما نكثر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. الله أكبر. Der sagt, wir schließen jemanden vom Islam, der Schirk bei der Anbetung macht, bei Ibadah, bei Uluhiyyah, das wird Schirk al-Ibadah. Wir schließen ihn vom Islam aus, nachdem wir ihn belehrt haben und gezeigt haben, dass dieser Schirk nicht in Ordnung ist. Das sagt auch Sheikh Muhammad Abdu'ad. Ist Sheikh Muhammad Abdu'ad jetzt mit falschen Aqida? Das sagt nicht Abu al-Husayn. Nasallahu alaihi wasallam. Und es gibt noch viele Beweise. يوجد هناك لسه أدلة كثيرة. نحن نتكلم على أدلة من الكتاب والسنة مثل قصة الليثيين ومعاذ سجود للصنم وذات أنواط وغير هؤلاء بارك الله فيكم. فسبحان الله. ولكن في أناس ما تدور مع الحق وإنما تريد أناس ما تريد الحق وإنما تريد أنه كل ما تقوله هو الحق. نسأل الله السلامة. Es gibt Leute, بارك الله فيكم, die wollen nicht die Wahrheit. Die wollen nur, was sie sagen, dass die Leute das als Wahrheit sehen. Aber Alhamdulillah, wir nehmen die Wahrheit. Und wir folgen der Wahrheit. Und das sind ein paar Aussagen von Gelehrten bezüglich, بارك الله فيكم, das, was wir gesagt haben. Entschuldigt, والعذر في المسائل الدقيقة آكد وأولى. ما بدي لك كتير أدلة. لأنه في عندنا 90,000 دليل لن ننتهي إذا بدأنا بالأدلة الأخرى. والعذر في المسائل الدقيقة آكد وأولى من العذر في غيرها. يعني إذا كان الإنسان ما يكفر واحد فعل جهلا فعل مثل هذا, فكيف بالذي بارك الله فيكم يفعل ذلك في دقائق الأمور, بارك الله فيكم, كما الذي مثلا غلب عليه أو على قومه الجهل. بارك الله فيكم. wenn in großen Themen wenn jemand Fehler gemacht hat, der wird entschuldigt, weil unwissend ist. Dann was sagen wir bei den Interpretationen bestimmten Aussagen im Islam? وكذلك بارك الله فيكم يختلف الأمر في الزمان والمكان. يعني هل الذي يعيش في بلد مثلا الذي يعيش في بلد في علماء مثل الذي عايش في الصحراء ما عنده أحد من العلماء؟ إذن لابد من التمييز بين هؤلاء, بارك الله فيكم. dazu بارك الله فيكم man muss unterscheiden zwischen einem Platz wo Gelehrten dabei sind und es gibt viele die Wissen haben und Plätze, Orte die Leute haben keine Gelehrten und es gibt niemanden der den Leuten was beibringt über Islam. Man muss das unterscheiden. Und wir kennen einen Hadith dafür. يوجد حديث بارك الله فيكم. وحديث هو حديث حذيفة رضي الله عليه. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يعرف ما صدق ولا صلاة ولا صيام ويسرى لا يسرى على كتاب الله في يد حتى لا يبقى منه آية ويبقى بارك الله فيكم الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقول أدركنا أباءنا يقولون وهم يقولون لا إله إلا الله فقيل لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله قال تنجيهم من النار. هذا في زمن لما يغلب الجهل. الآن يا أخوة انظروا له, هو بألمانيا يا أخوة في من الناس صلى شهرين ويفتي, شهرين بالإسلام ويفتي, أو في واحد 5 شهور ويفتي. نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. Man muss auch aufpassen bezüglich Ort und Platz und Zeit. Ist unsere Zeit wie die Zeit von Sahaba? Ist unser Ort jetzt wie zum Beispiel ein Platz, dass die Leute viel Wissen haben? Natürlich, es gibt Unterschiede in diesem Zusammenhang. Und wir können nicht die Leute alle in einem Topf zusammentun. Das geht nicht. Es gibt dafür auch ein Hadith, was ich gesagt habe. Das ist von Hudhaifa. Der hat gesagt, der Islam wird ausbleichen, wie barakallahu fikum, wenn man etwas Streckereien, was man auf einen Topf hat, wie sie ausbleichen. Bis die Leute nicht mehr wissen, was Fasten bedeutet, was Gebet bedeutet oder was Spende bedeutet. Aber es bleiben Leute, die alt sind, die sagen, wir haben unsere Väter erlebt, die sagen La ilaha illallah. Und wir sagen auch La ilaha illallah. Hudhaifa ist aufgestanden, jemand hat ihn gefragt, was nutzt Ihnen La ilaha illallah? Was nutzt Ihnen La ilaha illallah? Was nutzt Ihnen La ilaha illallah? Hudhaifa, der hat ihm gesagt, sie rettet sie von der Hölle. La ilaha illallah, rettet sie von der Hölle. Rettet sie von der Hölle, rettet sie von der Hölle. Subhanallah. Und das ist ein Beweis, ein klarer Beweis dafür. Es kommt eine Zeit, die Leute wissen nicht. Wie hier in Deutschland. viele Leute nehmen den Islam an, sie finden keinen. Oder der geht, Entschuldigung, ja, ich bin kein nationalistisch, aber wirklich, das ist die Wahrheit. Der geht in eine türkische Moschee. Hier zum Beispiel in Berlin oder in Düsseldorf oder in Hamburg oder in München. Und der lernt gar nicht, der lernt nur Fußball. Galatasaray gegen Fenerbahçe. Oder der lernt dort nur Tee trinken, wie Tee besser schmeckt, ob das besser ist und so was. Der lernt kaum vom Islam. Der lernt Bid'a und der lernt solche Sachen. Der lernt überhaupt nicht Aqida, weil er das nicht versteht. Deshalb können wir diese Person vergleichen mit einer Person, der in Mekka lebt, oder der in Medina lebt, oder der, barakallahu fikum, in zum Beispiel in diesen großen Hauptstädten lebt, in denen es gibt Gelehrten und so weiter. Deshalb sollen wir aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. يقول ابن القيم إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. Ibn al-Qayyim sagte, Belehren oder Qiyam al-Hujjah, das ist unterschiedlich bezüglich Zeiten, Plätze und Personen. Hier, wir brauchen jede Sache zu übersetzen. Barakallahu fikum. Wal-Uzur, fi haqqi al-ghayri al-mutamakkin min al-ilm, awla min al-mutamakkin. Iza al-Sahaba fa'alu mithil hadhihi al-umur, fa'kayfa bighayrihi. Mu'ad yazul lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ظانا أن هذا من باب التحية لكن السجود لغير الله شرك والعياذ بالله فكيف بغيره ومعاذ عالم من علماء الصحابة بارك الله فيكم ذات سؤال ديينك دي ذسن هات ذنه فيلة بجيت ذنه كفر als فيلة بجيت دم ذا دي نش فهم اسلام ausgeschlossen dann was sagen wir zu einem der unwissend ist wenn manche von صحابة solche Taten gemacht haben dann was sagen wir zu den Leuten die in dieser سعيد بارك الله فيكم والذي بارك الله فيكم يريد الحق ويخطئ غير الذي يتعمد الخطأ derjenige der das Gute will und der macht Fehler ist anders als derjenige der den Fehler machen will und es gibt großen Unterschied in diesem Zusammenhang بارك الله فيكم ويجب التفريق بين الإطلاق والتعيين بين الإطلاق والتعيين يعني مثلا نقول نحن من ترك الصلاة كفر هذا إطلاق ولكن محمد لا يصلي أو خليل لا يصلي أو زيد لا يصلي أو عمر لا يصلي هل خليل وزيد ومحمد كفار إياك لابد من إقامة الحجة لأنه في فرق بين التعيين في فرق بين التعيين وفرق بارك الله فيكم بين الإطلاق والتعيين لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة لما تعين من يفعل هذا؟ يفعله إنسان جاهل ما صار له شهرين مسلم ولا واحد ما يعرف يميز بين كلمتين في العقيدة ولا واحد لسه ما يعرف يصلي نسأل الله السلامة بارك الله فيكم und wir müssen unterscheiden zwischen unbestimmtes Wort dass man sagt, wer das macht, hat Kufr gemacht oder Kafir. Das wird allgemeines Wort. Und wir müssen auch unterscheiden zwischen bestimmte Person. Wenn wir sagen, diese Person ist Kafir, also der wird vom Islam ausgeschlossen. Und wir reden über Muslimin jetzt, wir reden nicht über andere. Das wird ein Muslim, der macht etwas. Oder der sagt etwas oder verinnerlicht etwas. Wir sagen, wer das sagt, wer das macht, wer das verinnerlicht, ist kein Muslim. Aber ein Zaid oder Amr, X, Y, persönlich. Ist er kein Muslim? Hier sagen wir Stopp. Erstmal. Bedingungen müssen vorhanden sein. Voraussetzungen müssen vorhanden sein. Entschuldigungen dürfen nicht vorhanden sein. Und wir müssen diese Person belehren. Diese drei. Dann kann man diese Person vom Islam ausschließen. Aber wer macht das? Jeder? Wenn wir Allah uns befragen. Derjenige, der das macht, ist ein Richter, ein Alim, ein Wissender. Damit er auch belegen kann, damit er belehren kann. Nicht, dass wir jemanden holen, der seit 5 Monaten Muslim ist und er fängt an, die Leute vom Islam auszuschließen. Wal-Iyadu Billah. Möge Allah uns bewahren. Oder das ist Katastrophe. Jeder, der macht sich ein bisschen Bart, der liest 2 Bücher, nach 2 Tagen, der ist Kafir, der ist kein Muslim. A'udhu Billah. Möge Allah uns bewahren. Was Allah salami? قال والله طول لي لحيته شوي وقعد لي كم مرة بالمسجد وقرأ لي كتابين بعدين يلا كفر فلان وكفر فلان لو عين عين يا لطيف كذب على الله والرسول فلذلك لابد من التفريق بين الإطلاق والتعيين. بارك الله فيكم، بين الإطلاق والتعيين، وفي هذا أدلة كثيرة. بارك الله فيكم. ونسكت فيها في لبوايزة دي سوتسوكليش تسوية انتشاهد انزفشن ألغمين أوزاقة انزفشن سبيتيال أوزاقة ألغمين من كنت زاقن ديزة بيزون wer das macht ist kein Muslim. Beispiel: الإمام أحمد sagte, wer sagt, dass der Koran geschöpf ist, ist kein Muslim. قال الإمام أحمد: من قال بخلق القرآن كفر. طيب المأمون قال بخلق القرآن، ليش ما كفروا الإمام أحمد؟ لأنه كان متأولا، لأنه كان متأولا ظن أن هذا الحق، رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم. الإمام أحمد sagt, wer behauptet, dass der Koran geschöpf ist, ist kein Muslim. Hat Kufr begangen. Dann Al-Ma'mun, der hat das gesagt. Und der hat Imam Ahmed ins Gefängnis geschickt und der hat ihn gefoltert und so weiter. Aber warum hat Imam Ahmed nicht gesagt, dass Al-Ma'mun kein Muslim ist? Weil Al-Ma'mun das falsch interpretiert hat. Und das hat eine Geschichte. Ich will jetzt nicht die Geschichte erklären, warum Al-Ma'mun das gesagt hat. Das war eine Geschichte. Und wenn man überlegt, Al-Ma'mun hat eine sehr gute Absicht gehabt. Sehr gute Absicht gehabt, als er das gesagt hat, mit dem Koran geschöpft. Aber trotzdem, der hat Kufr begangen. Aber wieso ist er vom Islam nicht ausgeschlossen? Der war doch der Khalif. Der war der Führer von Muslimin damals. Und der hat die Leute gefoltert da. Weil wir unterscheiden müssen zwischen einer Person, der etwas mit Interpretation sagt, falsch verstanden hat, und einer Person, die belehrt worden ist und trotzdem das macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. بارك الله فيكم. الكفر له أصل وشعب. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. الكفر له أصل وشعب، ومن قام بشعبة من الكفر لا يلزم من ذلك أنه كفر، كما أن الإيمان أصل وشعب، ومن قام بشعبة من الإيمان لا يلزم أنه يكون مؤمن. يعني الصدق، أليس المؤمن صادق؟ طيب لو كافر صدق صار مؤمن؟ ما يقول هذا إلا حمار، والله ما يقول هذا إلا حمار، فنسأل الله السلامة. والأصل في المؤمن أنه لا يكذب، فلو كذب مؤمنا صار كافر؟ ما يقول إلا هذا إلا جمل، أو كلمة أفضل بغل. ما في حديثك، هذا الحديث لا يوجد ولا يصح أصلا. المؤمن لا يكذب، لا يصح. تبع يزني يزني يزني، يسرق يسرق، ما أدري شو، يكذب لا يكذب، ما يصح. نسأل الله السلامة. على كل ما بارك الله فيكم. القصد أنه يكفره، لا يكذب لا يكذب، ولكن أنه يكفره. بارك الله فيكم. Wir müssen auch etwas verstehen. Der Kufr, der hat Basis und der hat sozusagen Zweige wie Baum. Wie bei Iman. Al-Iman auch hat Basis und das hat auch Zweige. Und wenn jemand etwas vom Kufr gemacht hat, das heißt nicht automatisch, dass er Kafir ist. Und wenn jemand etwas von Iman gemacht hat, das heißt nicht, dass er Mu'min geworden ist. Zum Beispiel, Sudq, Wahrheit sagen, ist das von Iman oder von Kufr? Von Iman. Wenn ein Kafir die Wahrheit sagt, ist er gläubig geworden? Ist er Mu'min geworden? Ist er Muslim geworden? Natürlich nicht. Keiner sagt sowas. Aber der hat etwas Gutes gemacht. Aber das heißt nicht, dass er Mu'min geworden ist. Lügen ist normalerweise nicht von Iman. Das ist von Kufr. Wenn ein Muslim lügt, ist er kein Muslim geworden. Wer sagt sowas? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. ومسألة مهمة جدا يا أخوة. قد يجتمع في المؤمن كفر وإيمان، أو قد يجتمع في الإنسان، في الرجل، كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. قد يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، أو كفر وإسلام، وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. بارك الله فيكم. إذا كان زين دس بأين بيزون كفر وإيمان فوهندن زند، شرك وتوحيد فوهندن زند، إيرفورشت ونغهوزامكايت هوشلراي ونغلاوبة، دي كنن إن أين بيزون زين. Es wird diese immer Gegengesetze Bedeutungen. Barakallahu fikum. Das kann sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم Mushrikun. Die meisten von ihnen glauben an Allah nicht, außer dass sie Schirk, Mushrikun sind. Das heißt, die haben die beiden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا. Die Al-Arab, die haben gesagt, die Bedouinen, die Weiten, die haben gesagt, wir sind gläubig. Allah sagt, nein, ihr seid noch nicht gläubig. Barakallahu fikum, wir sehen das heute im Leben. Du siehst eine Person, der betet, aber auf der anderen Seite, was macht er? Der macht Unzucht. Ist er kein Muslim? A'udhu billah, der ist noch Muslim. Aber der macht Sünde und der macht Gutes. Der macht Gebet und der macht Sünde. Barakallahu fikum. Eine andere Person zum Beispiel, der hat Schirk und Tauhid, der macht etwas für Allah subhanahu wa ta'ala mit reinen Absicht. Auf der anderen Seite, die Leute gucken ihn beim Gebet und er fängt an, sein Gebet gut zu machen. Ar-Riya. Ist Ar-Riya Schirk oder nicht? Ar-Riya ist Schirk, ha? Das heißt, beide sind bei ihm. Von einer Seite macht er etwas für Allah subhanahu wa ta'ala rein und von der anderen Seite macht er Riya und das ist Schirk. Deshalb sollten wir das verstehen, dass Al-Iman nicht eine Einheit ist. Nein. Al-Iman ist komplex von Taten, Wörtern und barakallahu fikum Absichten und Taten des Herzens, was wir erklärt haben. Und das ist der Fehler von Khawarij und Murji'a und Jahmiya. Die haben den ganzen Iman nur eins. So, zum Beispiel jetzt wie dieser Daumen. Das ist bei ihnen Iman. Und wenn du nur etwas machst, was dagegen verstoßt, dann ist dein Iman weg und du bist kein Muslim mehr. Oder die Murji'a, die haben den Iman nur in einer Sache gesehen und haben gesagt, egal was du machst, dein Iman bleibt. Außer, dass du sagst, Allah lügt oder der Prophet lügt. Dann bist du kein Muslim. Und das ist falsch und das ist falsch. Al-Khawarij sind falsch und Al-Murji'a sind falsch. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, was sagen sie? Nein. Die sagen, Al-Iman ist komplex. Und es gibt Taten, es gibt Wörter, es gibt Absichten. Und wenn man etwas Schlechtes gemacht hat oder gegen den Iman, das heißt nicht, dass er automatisch kein Muslim ist. Wir müssen sehen, was er gemacht hat, was er gesagt hat. Wir müssen ihn belehren. Die Bedingungen müssen da sein. Die Hindernisse dürfen nicht da sein. Dann könnte man ihn vom Islam ausschließen. Barakallahu fikum. Bezüglich Al-Kufr Nau'an haben wir schon gesprochen. Wir haben großen Kufr und kleinen Kufr. Barakallahu fikum, die Gelehrten sagen Al-Kufr Al-I'tiqadi, Al-Kufr Al-Amali. Für Al-Kufr Al-Amali, Al-Hukm Bighayri Ma Anzallah, Tark As-Salah. Das wird von kleinen Kufr. Ist Al-Hukm Bighayri Ma Anzallah, Tark As-Salah. يعني الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي قطعا. هذا يقول مو أبو الحسين يا حبيبي، هذا يقول الإمام ابن القيم، لأنه كان فهمان الأمور وليس كما بعض المرتزقة اليوم على العلم الشرعي والعياذ بالله، الذين ألقوا الأمة في أتون الفتنة والعياذ بالله، أنسأل الله السلامة. ولكن يقول ابن القيم وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. يا سلام على كلمة قطعا. أي ابن القيم sagte, dass man nicht mit dem Urteil Allah urteilst und dass man das Gebet verlässt, ist von dem kleinen Kufr mit Gewissheit. Aber kann das große Kufr sein? Ja. Aber wie? In anderen Bedingungen, wenn die vorhanden sind. Barakallahu fikum. Beispiele dafür. Es gibt sehr viele Beispiele. Der Prophet sagte, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Werdet nach mir keine Kuffar. Einer kämpft gegen den anderen und ihr schlachtet den anderen. Die Sahaba haben doch gegeneinander gekämpft. Sind sie keine Muslim? Sind die Sahaba kein Muslim? Die haben gegeneinander gekämpft. Oder sind sie noch Muslim? Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatal. Allah hat gesagt, Mu'minun. ولكن في ناس حمقى يا أخي ما تفهم. يقول ليش تقول هالكلمات؟ والله الكلمات قليلة فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب أهل النار الخوارج. قال كلاب أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله السلامة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هل الذي يأتي امرأة في دبرها خلاص خرج من الليل؟ هل الذي ذا اللي هيك قال لواحد ذيك الفنجان هيك قال ذي الفنجان قال والله حظك هيك هيك خلاص طلع من الإسلام؟ يا لطيف ترى طلعنا كلياتنا. هذه مسألة أخرى الله يهديك. نحن نتكلم على الكفر والإيمان الآن، تقبل 40 ولا تقبل 700 يوم صلاة بس الساد ومسلم هذول كفروا قولوا مو مسلم فتنة. وتبدأ المسألة بالتكفير ثم التفجير. نعم هي هيك والله العظيم والله العظيم. بارك الله فيكم. ده قبيل محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ذات سؤال فازاقة جيت وده بشتيتك تين وده ده اين فخاو ان افطر والعياذ بالله متير فركرت هات انال دان هات كفر بغانجن وده ده هات دس فلوغ ندفس الله اف محمد صلى الله عليه وسلم هرب كزانت هات افترين اجري ده سؤال فازاقة جيت اوتوماتيش كان مسلم. ذن اين من متير انال فركرت اس ايه كان مسلم ميا ده ذات سوفس deshalb das ist kleiner Kufur. Das bedeutet, wie versteht man das? Dass diese Taten nicht von Taten von Muslimen sind. Die sind eigentlich die Taten von Kuffar. Und wenn der Muslim das macht, das bedeutet, der ähnelt sich in diesem Zusammenhang wie die Kuffar. Weil der Muslim sowas nicht macht. Das ist von kleiner Kufur. Kann das großer Kufur sein? Ja. Aber unter anderen Bedingungen. Barakallahu fikum wa jazakumullah خيرا. dazu noch etwas was sehr wichtig ist. لازم القول ليس بلازم. لازم القول ليس بلازم يعني لا يجوز تكفير الناس بلازم المذهب ولازم القول كما تفعل الأحباش الأوباش. نعم كما يفعلون. يقول إذا قلتم أن الله يتكلم فأنت يلزم من هذا أن له أسنان، وإذا قلتم لله أسنان يلزم من هذا تشبيهه بالخلق، وإذا قلتم شبهتم بالخلق يلزم من ذلك أنكم جعلتوه كالمخلوقين فأنتم كفار. فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Es gibt diese Übertragungskette. Übertragung. Transitive Kette. Was ist diese transitive Kette? Wie diese Ahbash heute, was sie machen. Was machen diese Ahbash? Es gibt auch im Internet einen Raum, das heißt Licht des Islam oder Ahle Sunnah Unterricht Dermani und so was. Man muss aufpassen in diesem Zusammenhang. Diese Leute sind von dieser Sekte. Die sagen, wenn ihr behauptet, dass Allah spricht, pass auf, ja? Wenn ihr behauptet, dass Allah spricht, dann heißt das unbedingt, dass er Zähne und Zunge und Lippen hat. Wer hat sowas gesagt? Unbedingt. Das ist nur in ihren Dummköpfen. والعياذ بالله. Wenn ihr dann behauptet, dass Allah Zähne hat, dann habt ihr Allah mit den Menschen verglichen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr keine Muslim. Und die haben die Leute vom Islam ausgeschlossen. Die haben Ibn Taymiyyah vom Islam ausgeschlossen, Ibn al-Qayyim vom Islam ausgeschlossen, Ibn Kathir. Und die haben die großen Gelehrten des Islam. Aber erstens, die verleugnen den Koran und die schließen den Propheten vom Islam, wenn sie sowas behaupten. Weil der Prophet Muhammad sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu mir gesprochen. Der Prophet, nicht wir. Aber wenn man dumm ist, man sagt, wieso? Ich meine, das ist Beleidigung, wenn du sagst dumm. Dumm ist für diese Leute keine Beleidigung, sondern das ist eine Ehre, dass ich sie sage dumm. Weil Dummheit, die schämt sich, wenn man sagt, die sind dumm. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, es gibt auch manche Leute, die behaupten sowas. Beispiel, heutzutage. Der sagt, wenn jemand, angenommen, Banken in einem islamischen Land zulässt, das heißt unbedingt, dass er Zinsen als erlaubt sieht. Und weil er Zinsen als erlaubt sieht, heißt das unbedingt, dass er den Koran verleugnet und dann ist er kein Muslim mehr. Dann sagen wir, möge Allah uns bewahren. O Allah bewahre. O Allah bewahre. O Allah bewahre. Was hat das damit zu tun? Und deshalb lazim ul qawli leysa bilazim. Das heißt, du kannst nicht den Leuten sagen, weil du das gesagt hast, dann heißt das unbedingt, dass du das meinst. Es gibt sowas nicht eigentlich, barakallahu fikum, bezüglich Takfir, barakallahu fikum. Der Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, يقول وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. هذه دعوتنا، وليس كما يكذب على مشايخ الدعوة. بارك الله فيكم. ده عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تزون der sagte, und allgemein sollte derjenige, der sich selbst erstmal Ratschläge gibt, der sollte in solchen Themen, das wird, dass man die Leute vom Islam ausschließt, der sollte in solchen Themen mit Wissen und mit Beweisen sprechen. Und er sollte gewarnt sein, dass er jemanden vom Islam ausschließt, weil er so verstanden hat oder weil er diese Meinung hat. Das ist nach deinem Kopf. Weil, barakallahu fikum, wir haben gesagt am Anfang an, At-Takfir ist das Urteil Allah und sein Prophet. Das muss mit Beweisen passiert sein. Eindeutigen Beweisen, klaren Beweisen, ohne Zweifel, ohne Unklarheiten, klar, Gewissheit. Das geht nicht nach meiner Meinung oder deiner Meinung. Weil wenn jemand jemanden vom Islam ausschließt oder ihn in Islam reinbringt, das ist von den großen Sachen, größten Themen in der Religion. Und der Shaitan hat viele Leute eingeflüstert in diesem Thema. Deshalb, barakallahu fikum, wie könnte das sein, dass eine Person, die seit 2 Monaten Muslim ist oder 5 Monaten oder 1 Jahr, wie könnte er die Leute vom Islam einfach so ausschließen, weil er nur etwas auch nicht selber gelernt hat, weil er etwas gehört hat von einem X-Person, die wir nicht kennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bezüglich barakallahu fikum, al-hukum bighayri ma anzal Allah. Subhanallah. Al-Jassas yaqul, interview. Yaqul al-Jassas, وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. هذه أصول ولا يفهمها إلا العالمون. يعني الذي يقول الذي ما يحكم بغير ما أنزل الله هكذا مباشرة خرج ملة الإسلام، هذا قول الخوارج مو قول أهل السنة. من أهل السنة يقول لابد من التفصيل، إذا فعل ذلك استحلالا، إذا فعل ذلك جاحدا، إذا فعل ذلك لأنه يظن أنه حكمه غير من حكم الله، فهذا يختلف. بارك الله فيكم. ich machte ein extra Unterricht über solche Themen mehr. Ich habe erklärt und ich habe Beweise geholt und das ist genug in diesem Zusammenhang. Ich will, barakallahu fikum, nicht unsere Zeit in solchen Themen, die normalerweise von großen Gelehrten diskutiert werden und nicht von jedem. Einer, der seit 2-3 Monaten Muslim ist, der redet über solche Themen, möge Allah uns bewahren, der sollte schweigen und der sollte seine Knie beugen und vor einem Gelehrten sitzen, damit er lernt. Und er lernt 5, 6, 10 Jahre und dann redet er über solche Themen. Auch nicht 10 Jahre, 15, 20 Jahre. Das ist nicht ein gleiches Thema, jemanden vom Islam auszuschließen, du bist Kafir, du bist Kafir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Jassas sagte, barakallahu fikum, bezüglich der Ayah von Surat Al-Ma'idah, wum illam yahkum al-zala fum lakul kafirun, die Ayah 44 von Surat Al-Ma'idah, barakallahu fikum. Er sagte, Al-Khawarij hat diese Ayah interpretiert, diese Abtrünnige, der Prophet sagte, die sind die Hunde von Feuer. Der hat gesagt, die haben diese Ayah interpretiert so, dass derjenige, der das Urteil Allahs unterlässt, ohne dass er verleugnet, dass er Kafir ist. Das bedeutet, das ist die Aussage von Khawarij, die behaupten, jeder, der nicht mit dem Urteil Allah urteilt, ist kein Muslim sofort und ist vom Islam ausgeschlossen. Das ist Kufr Asghar, aber es gibt Tafsil. Die Gelehrten, die sagen, wir sehen das detailliert. Al-Qurtubi sagte, an al-Qushayri, qawluhu, wa madhhabu al-Khawarij, أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. Er sagte, und die Aussage von Khawarij, Mذهب von Khawarij ist, derjenige, der Bestechung nimmt oder der nicht mit dem Urteil Allah urteilt, ist kein Muslim. Das ist von Khawarij. Aber von Ahl Sunnah al-Jama'ah, die sagen, das ist Kufr, dass man nicht mit dem Urteil Allah urteilt. Und wir müssen sehen, was die Person damit meint, wenn er nicht mit dem Urteil Allah urteilt. Und أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بارك الله فيكم إن الشريعة sagte Al-Haruriya, die sind Al-Khawarij, die haben diese Ayah falsch interpretiert. Ibn Abdul Barr, Bukhari al-Maghrib, der sagte, وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاحْتَجُّوا بِهَذِي الْآثَارُ وَمِثْلَ فِي تَكْفِيرِ الْمُذْنِبِينَ. Ibn Abdul Barr sagte, die Khawarij und diese Leute, die haben irre gegangen in diesem Zusammenhang und die haben solche Ayat genommen und die haben die Leute, die Sünden begehen, als keine Muslime bezeichnet. Deshalb diese Leute, barakallahu fikum, die behaupten, dass es ein Konsens, dass es ein Ijma' gäbe, dass derjenige, der nicht mit dem Urteil Allah urteilt oder regiert, der ist automatisch Kafir, die sind Lügner und es gibt dafür kein weder Ijma' noch barakallahu fikum, ist das richtig? Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und dass wir auf dem Weg des Paradieses bleiben, nicht auf dem Weg der Hölle. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ma'an nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wenn ich was Gutes gesagt habe durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Ich bin auch ein Mensch und der vielleicht auch der Fehler begeht mit Sicherheit. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Die Regeln von Ahl al-Sunnah al-Jama'a anwenden bei jedem Urteil. Das bedeutet, wir müssen immer nach den Regeln sein. Jetzt, barakallahu fikum, wenn jemand etwas vom Koran sagt, dann müssen wir aufpassen, was er damit sagt. Die Frage war, wenn jemand sagt, er gerne ein paar Sachen im Koran umändern würde. Ja, jetzt, aber es gibt manche Gelehrten, die was gesagt haben. وَقَضَى رَبُّكَ, die lesen das, وَوَصَّى رَبُّكَ. Heißt das, haben sie was geändert im Koran? Das war, barakallahu fikum, Interpretation, weil sie nicht sozusagen mit authentischen Überlieferungen etwas bekommen haben. Und deshalb sagen die Gelehrten, die sind entschuldigt, weil sie Ijtihad gemacht haben in einer Sache oder in zwei. Barakallahu fikum. Aber eine Person, der sagt zum Beispiel, der Koran würde ich gerne umändern, das ist mit Sicherheit Kufr. Und diese Person, die sowas sagt, ist kein Muslim. Aber wenn wir von einer Person X oder Y sprechen, dann müssen wir, barakallahu fikum, ihn belehren, mit dieser Person sprechen, Iqamat al-Hujjah machen und dann könnte man diese Person vom Islam ausschließen. Ich hoffe, dass die Antwort richtig verstanden worden ist, barakallahu fikum. In allen Bereichen der Religion gilt diese Sache. Wie bekomme ich heraus, ob der Gelehrte schuld ist? Jetzt habe ich nicht verstanden. Ja, wie bekommt man raus? Indem man weiß, wer der Gelehrte ist. Ja, ich habe verstanden. Hier muss man wissen, Ibn al-Qayyim sagte etwas Schönes. Der hat gesagt, das Wort sagen zwei Leute. Eine Person will damit Böses und ein damit will Gutes. Das müssen wir dann sehen, wer dieses Wort gesagt hat, was er damit gemeint hat und welchen Weg diese Person vertritt und was diese Person überhaupt sozusagen von Prinzipien hat. Deshalb, wenn zum Beispiel jetzt ein Sahabi sowas sagt, dann wissen wir, der Sahabi, der wird niemals etwas gegen den Islam sagen. Dann suchen wir, was hat er damit gemeint? Da, das wissen wir, der Gefährte vom Propheten, der hat das nicht richtig verstanden. Wie zum Beispiel die Sahaba, die barakallahu fikum, Alkohol getrunken haben, indem sie gedacht haben, dass dies erlaubt wäre. Da hat man sie vom Islam nicht ausgeschlossen. So könnte man erklären. Das heißt, wer ist diese Person? Welchen Weg hat diese Person? Was sagt diese Person allgemein? Ich gebe Beispiel, ja? Zum Beispiel Bruder Tamhid, Abu Jamal. Ich weiß von ihm, dass er Aqidat Ahl Sunnah und Jama'ah hat. Ohne Zweifel. Ja, ich weiß das von ihm. Wala mazakiyya ala Allah. Ja? Jetzt, wenn jemand kommt und sagt, ja, Abu Jamal behauptet in einem Unterricht, dass man Allah am letzten Tag nicht sehen kann. Die Gläubigen werden Allah nicht sehen. Dann werde ich sofort sagen, das stimmt nicht. Abu Jamal sagt sowas nicht. Weil ich weiß, was Abu Jamal dazu sagt. Aber man sagt ja, es gibt in einem Unterricht des Abu Jamal eine Eigenschaft, Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel anders gedeutet hat. Dann sehe ich frage ihn, der sagte mir angenommen, ja, ein Sahabi sagt sowas. Da könnte man ihm sagen, aha, aber das Hadith hier ist schwach und der Sahabi, die Überlieferung von Sahabi wäre schwach. Er sagt mir, aha, dann werde ich mein Wort zurücknehmen. So ist die Sache. Zum Beispiel, Barakallahu fikum. Wir wissen, dass der Beste unter Sahaba Abu Bakr ist. Dann Umar, dann Uthman, dann Ali. Wenn jemand kommt und sagt, Ali ist besser als Abu Bakr, dann sagen wir ihm, was ist der Beweis? Der sagt, es gibt einen Hadith, es wurde drin besagt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hätte jetzt, weil diese Überlieferung schwach ist, sondern erfunden ist. O Allah, bring mir denjenigen, den du am meisten liebst, damit er mit mir von diesem Vogel, von diesem Fleisch isst. Dann kam Ali. Diese Überlieferung ist erfunden. Jetzt, wenn jemand sagt, ja, Ali ist der Beste und der nimmt diese Überlieferung, dann sagen wir ihm, das ist falsch, das ist ein Fehler. Warum? Weil diese Überlieferung, barakallahu fikum, maudur ist. Es wird erfunden, gelogen. Und so können wir das in allen Bereichen der Religion anwenden. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wegen der Sache mit Muhammad ibn Abdul Wahhab, die du erwähnt hast, so hat er doch den Schrik auf die Unwissenden gemacht. Hat sie also zu Mushrikin erklärt. Er hat sie weder als Kuffar gesehen, noch als Muslime, sondern unwissende Mushrikin, die entschuldigt sind, aber von Allah dann geprüft werden. Stimmt diese Begründung, die ich hier gemacht habe? Nein, das stimmt nicht. Weil der Sheikh sagt, kleinen Moment, wo ist der Schrik? Wo ist der Schrik? Und der Sheikh sagt, فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ Ha? Der Sheikh sagt, wie sollen wir dann denjenigen, der kein Schirk begeht, vom Islam ausschließen oder als Kafir bezeichnen, wenn er kein Hijra zu uns macht? Der Sheikh sagt klare barakallahu fikum Wörter. Und der Sheikh redet hier von Muslimin, von Leuten, die sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Der Sheikh redet nicht von Leuten, die kein Muslime sind. Wir müssen unterscheiden. Das habe ich erklärt im vorigen Unterricht. Wir haben gesagt, es gibt Leute, die ursprünglich Kuffar sind. Das bedeutet zum Beispiel die Juden, die Christen, die Nicht-Muslime allgemein, die sind ursprünglich Kuffar. Das besprechen wir nicht. Ich rede nicht, barakallahu fikum, von diesen Leuten. Ich rede jetzt von einem, der sagt, ich bin Muslim. Der sagt, Alhamdulillah, ich nehme den Koran, Alhamdulillah, mein Prophet ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der sagt, La ilaha Muhammad Rasulullah, manche, die beten gehen. Diese Leute, wenn sie etwas Kufr oder Schirk begehen, können wir sofort sagen, die sind keine Muslim. Der Sheikh sagt, وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مِنْ عَبَدَ الصَّنَمِ الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدِ الْبَدَوِي. Wer kann Arabisch? Bitte, könnt ihr das übersetzen, was ich jetzt sage? Nicht, dass man sagt, ja, Abu al-Hussein spielt mit den Wörtern, der übersetzt falsch und so weiter. Okay? Okay. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدِ الْبَدَوِي لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ. في دوله. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدِ الْبَدَوِي لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ. Und wenn wir nicht diejenigen zu Ungläubigen machen würden, ja, und wenn wir die nicht aus dem Islam ausschließen, die Götzen anbeten auf dem Grab von Ahmed al-Badawi. Wenn wir nicht ihn zum Kafir bezeichnet haben, haben wir es nicht wegen einer Unwissenheit. Und wenn wir diejenigen, die dann Götzen auf dem Grab von Ahmed al-Badawi anbeten, nicht zu Ungläubigen machen, Allahu Akbar, das ist schön. Warum? Da sie unwissend sind, ja. وعدم وجود من ينبههم. ولك فرشت الله الله يهديك فرشت الله الله يهديك. Was bedeutet er? Der hat gesagt zu Mushrikin, wer hat dir sowas im Kopf getan? Fürchte Allah, möge Allah uns bewahren. Wo hat der Sheikh gesagt, diesen Mushrikin? طيب, okay, das sagt er doch, er sagt sowas. فكيف نكفر كذلك فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ هو زاكت يا صوفس إن أنا عندر شتلة زاكت إيه bring sowas nicht von deinem Kopf. Und diese Leute, die sowas verbreiten zwischen Muslimen, die sind Lügner, achi. Die sind Lügner, erfahren. Die lügen. Der Sheikh meinte in diesem Zusammenhang, dass man immer Iqamat al-Hujjah machen muss, wenn jemand vom Islam ausgeschlossen werden sollte. Okay, und jetzt, was ist das bitte? Ja? طيب, der sagt, der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, وإنما نكفر من أشرك بالله بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. Der Sheikh sagte, wir schließen denjenigen, der Schirk in Uluhiyya macht, nachdem wir ihn belehrt haben und den Beweisen geholt haben, dass das Schirk nicht, dass das Schirk falsch ist. Der sagt, der nennt sie nicht Kuffar, sondern Mushrikin. Derjenige, der Götzen anbetet, der kein Muslim ist, der ist Mushrik und der ist Kafir. Der ist Kafir, mit Sicherheit, weil der Kufri Schirk begeht. Das ist mit Sicherheit. Aber wenn jemand zu einem Grab geht, weil er unwissend ist, angenommen jetzt, verstehst du? Der Sheikh meint, ein Muslim, da sagt man ihm, der hat das gesagt, weil keiner ihm das erklärt hat. Das bedeutet zum Beispiel jemanden, der kein Muslim war, der nimmt den Islam an. Okay, wenn du das verstanden hast, dann wegen der anderen, damit sie das auch verstehen. Nicht, dass man falsch von mir jetzt versteht, dass ich behaupte oder dass ich behauptet hätte, derjenige, der Götzen anbetet, noch Muslim ist. A'udhu billah. Das habe ich niemals gesagt und niemals behauptet. Es gibt keine Diskussion in diesem Zusammenhang. Aber der Sheikh meinte, in einer Lage, zum Beispiel, jemand hat den Islam neu angenommen. Und dann ist diese Person zu einer sufistischen Moschee gegangen. Die haben ihm gesagt, es gibt hier ein Grab und du musst sozusagen, wenn du gut für Allah machen willst, dann verbeugst du dich vor dem Grab. Und der Mann denkt, das ist der Islam. Der weiß nicht. Der ist neu im Islam. Und der geht und der verbeugt sich. Können wir diese Person als Mushrik oder als Kafir bezeichnen? Hm? Deshalb, barakallahu fikum, diese Wortspielerei, was manche machen, dass sie sagen, der hat gesagt Mushrik, der hat nicht gesagt Kafir, das stimmt nicht. Das ist Wortspielerei. Die wollen damit nur, wal'iyadu billah, diese Wörter verdrehen, was die Gelehrten gesagt haben. Wenn jemand Schirk begeht, dann bezeichnet man ihn als Kafir. Wenn man Hujja mit ihm gemacht hat und sowas, dann schließt man ihn vom Islam aus. Wo hat der Sheikh die Leute vom Islam ausgeschlossen? Der Sheikh sagte, wir schließen die Leute vom Islam nicht aus, außer mit dem Konsens von den Gelehrten diesbezüglich. Deshalb aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Zu dem Beispiel mit den Jüngeren von Isa wollte ich noch was fragen. Nämlich, ich habe gelesen, dass die Gelehrten dazu gesagt haben, dass die Jünger nicht an der Allmacht Allahs gezweifelt haben, sondern dass sie Isa gefragt haben, ob Allah das macht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich dich frage, kannst du mir das Mikro geben, dann zweifle ich ja nicht, dass du es kannst, sondern ich frage, ob du das es machen wirst. Das ist nochmal Wortspielerei. Holen wir die Ayat, barakallahu fikum, von Surat al-Ma'idah. Bitte kann jemand die Ayat von Surat al-Ma'idah, die Ayat 112, 113 tippen? Wir sehen, ob das jetzt Wortspielerei ist von diesen Leuten oder ob das so ist, wie du gesagt hast. Natürlich, der Bruder Irfan, der holt das nicht von sich selbst. Der hat das von Leuten gehört, weil definitiv der Bruder nicht fähig ist, solche Meinungen zu tätigen. Von wem hast du das gehört, Bruder Irfan? Von wem hast du das gelesen oder gehört? Oder wer hat dir sowas erzählt? Kannst du uns sagen? Aha, gelesen. Wo gelesen? Sag mir bitte, wo gelesen? Das ist kein Problem in Wissen. Du fragst mich jetzt, wo steht dieses Hadith? Ich sage dir. Okay, hast du das in einem Buch oder in Internetseiten gelesen? Wo hast du das gelesen? Buch, Akhi Irfan? Ah, von Al-Maqdisi meinst du. aus Jordanien. Ziyaddin al-Qudsi. Ah, Ziyaddin al-Qudsi. Nimm eine Empfehlung von einem Bruder. Alles, was dort steht, ist Wortspielerei. Fast alles, Entschuldigung, weil dort stehen Ayat und Hadithe, da kann man nicht sagen alles. Aber das ist Wortspielerei. Und das beweist, dass diese Leute kein Wissen haben. Und jetzt kommen wir zu dieser Ayat. Als die Jünger sagten, O Jesus, Sohn der Maria, ist dein Herr imstande, uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabzusenden, sagt er, fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Wann sage ich dir, fürchte Allah? Erfan, wann sage ich dir, fürchte Allah? Zum Beispiel jetzt, du sagst mir, Abul Hussein, gib mir ein Mikrofon. Ich sage dir, fürchte Allah, Erfan, ich kann dir ein Mikrofon geben. Du sagst, kannst du mir ein Mikrofon geben? Ich sage dir, fürchte Allah, Erfan. Du stellst mir diese Frage? Oder wenn du mir sagst, Abul Hussein, kannst du Qul Huwallahu Ahad? Ich sage dir, fürchte Allah. Jetzt fragst du Abul Hussein, ob er Qul Huwallahu Ahad kann. Und das ist die Sache. Wieso würden sie von der Religion nicht ausgeschlossen? Weil sie das unwissend gemacht haben. Und hier ist der Beweis. Sie sprachen, wir begehren davon zu essen. Und unsere Herzen sollen in Frieden sein. Und wir wollen wissen, dass du die Wahrheit zu uns gesprochen hast. Das wird durch diesen Beweis, wirst du belegen, dass du die Wahrheit sprichst. Und wir wollen selbst davon Zeugen sein. Das heißt, wenn man etwas gesagt hat, was vielleicht Kufr sein könnte, dann müssen wir aber gucken, wer das gesagt hat und was damit gemeint wird. Nicht, was dieser Al-Qudsi oder Al-Maqdisi oder andere sagen. Ja, und diese Wortspielerei ist bekannt bei den Gelehrten. Dazu, wenn man sagt, die Sonne ist mein Gott, erfahren. Wenn man sagt, die Sonne ist mein Gott, ist das Kufr oder Iman? Pass auf, ja, ich habe gefragt, ist dieses Wort Kufr oder Iman? Mein Sonne ist mein Gott. Kufr, ah? Okay. Was hat Ibrahim gesagt? Was hat Ibrahim a.s. gesagt? Uff, Ibrahim a.s. hat gesagt, die Sonne ist mein Gott. Hat Ibrahim erfahren? Hat Ibrahim a.s. Kufr begangen? Natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Der hat gesagt, mein Gott ist die Sonne. Und du sagst selber, wer sagt, die Sonne ist mein Gott, hat Kufr begangen. Nein, der war wissend. Der war wissend. Nein, nein. Das war was anderes. Falsch, was du geschrieben hast, Amatur Rahman. Der war wissend. Aber der hat das gemacht. Ja? Ha? Der wollte das Volk belehren. Ja? Was wollte er machen? Das war genau mit Bab al-Munawara. Richtig. Und das sagt Ibn Kathir im Tafsir. Der wollte mit ihnen diskutieren und zeigen, dass sie falsch sind. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass der Prophet den Leuten sagt, hätte Allah einen Sohn, dann bin ich der Erste, der diesen Sohn anbetet. Aber hat Allah einen Sohn? Nein. Das wird Ibrahim wollte ihnen sagen, kommt, wir diskutieren. Wäre das mein Gott, dann hätte ich das angebetet. Hä? Das bedeutet laut der Aussage von manchen, die hier auch im Paltok sind, wer etwas von Kufr sagt oder behauptet, dann ist er automatisch kein Moslem, ohne mit ihm zu sprechen, ohne Iqamat al-Hujjah zu machen, ohne ihn zu belehren. Was ist Ibrahim a.s. für sie? Möge Allah uns bewahren. Deshalb nochmal, Irfan, diese Sache, was du aus dem Buch bringst von Al-Qudsi oder von einem anderen, das ist Wortspielerei. Okay, dann habe ich noch eine Frage zu deinem Beispiel, das du gebracht hast mit Mu'ad, der sich vom Propheten niedergeworfen hat. Das ist heute sehr schön, da könnte man diese zweifelhafte Sachen erklären, Alhamdulillah. Ein Bruder hat mir das so erklärt, dass die Niederwerfung nicht wie eine Ibadah war, sondern eine Niederwerfung. Sehr schön, als Ehre. Wie zum Beispiel, als Allah den Engeln befohlen hat, sich vor Adam niederzuwerfen, als Ehrerbietung, als Ehre vor dieser Schöpfung, nicht als Anbetung von Adam. Und er hat mir gesagt, dass Qurtubi in seinem Tafsir sagt, dass es bis dahin keinen Dalil gab, dass so eine Niederwerfung verboten ist. Also war es deshalb auch kein Kufr. Was sagst du dazu? Erstmal, sehr schön, was du gesagt hast. Al-Qurtubi hat gesagt, bis dahin gab es kein Delil. Wo ist der Beweis, was Al-Qurtubi gesagt hat? Irfan. Wo ist der Beweis, dass es bis dahin kein Beweis gab, dass derjenige, der sich vor einem anderen niederwirft, Kufr ist? Wo ist der Beweis? Zweitens, war diese Geschichte mit Muaz in Medina oder in Mekka, Irfan? Wo war diese Geschichte? Wo war diese Geschichte, Irfan? Wo war diese Geschichte? Oder die anderen? Wo war diese Geschichte mit Muaz? In Mekka oder in Medina? Medina. Sehr schön. Nein, nein, das war in Medina. Nein, das bedeutet in der Zeit von Medina. Das war nach der Hijra. Das war nicht vor der Hijra. Verstehst du? Das war nicht vor der Hijra. Okay. Was hat der Prophet die ganze Zeit in Mekka gemacht? Unter anderem das meiste. Das meiste, was der Prophet in Mekka gemacht hat, was hat er getan? Tauhid beigebracht. Und die Aya, la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Die Aya bezüglich, wirft euch nicht vor Sonne und vor Mond, vor Sternen nieder, wirft euch nur vor Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Wo ist das herabgesandt? Auch vor Menschen nicht, und dass alle sich niederwerfen vor Allah in Mekka. Al-Qurtubi hat versucht, eine Entschuldigung zu finden. Nicht Al-Qurtubi hat sich geirrt. Al-Qurtubi hat versucht, eine Entschuldigung zu finden. Und das ist ein Beweis für uns und nicht gegen uns. Weil die Gelehrten immer Entschuldigungen gesucht haben, als jemand eine Handlung von Kufr gemacht hat. Die haben für ihn eine Entschuldigung versucht. Die haben aber, Al-Qurtubi hat niemals behauptet, dass Niederwerfung vor einem anderen außer Allah kein Kufr ist im Islam. Hat Al-Qurtubi sowas behauptet? Hat Al-Qurtubi sowas behauptet? Dass jemand sich niederwirft, aber nicht vor Allah, vor einer Person, vor der Sonne, vor dem Mond. Ist das Kufr oder nicht? Ist das Schirk oder nicht? Und meine Frage an Irfan oder an die anderen, wenn ich mich vor meinem Vater verbeuge als Respekt, ist das kein Kufr? Ist das kein Schirk? Kein Schirk. Sujud machen. Dass ich mich niederwerfe vor einem anderen. Natürlich, ja. Natürlich. Sujud ist doch eine Ibadah. Sehr schön. Jazakallah khairan nur. Das ist gut. Das ist gut. Sujud ist Ibadah. Und es gibt nicht, dass man sagt, das war aus Begrüßung. Das ist eine lächerliche Begründung. Wo ist Beweis bis dahin? Und ich habe dir gesagt doch, das steht doch im Koran davor, das war in Mekka-Zeit, dass man sich nur vor Allah niederwerfen darf. Das steht doch im Koran. Nochmal Wortspielerei. Die spielen mit den Wörtern, damit man weiß. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Okay, niederwerfen. Niederwerfen vor einer anderen Person. Ist Kufr und Schirk allgemein jetzt? Ist Kufr und Schirk oder nicht? Ich will Abu Malik, weil der stellt die Frage. Weil der stellt die Frage. Schreib nicht nur im Raum. Was ist jetzt, wenn du dich vor jemandem niederwirfst? Damit du antwortest, weil du geschrieben hast oben, man musste unterscheiden. Jetzt mach mit mir keine Diskussion, lass mal diese Methode. Willst du antworten, antworte. Willst du nicht, dann schreib nicht, sag ich will nicht antworten. Punkt, fertig, dann kommen wir zu einem anderen Thema. Okay, du kennst die Rechtslage nicht. Okay, Irfan, eine Frage bitte, Irfan. Wenn du jemanden siehst, der andere steht, eine Person steht, und eine andere Person wirft sich nieder vor ihm, ist diese Handlung, was du siehst, ist diese Person, die das macht, Kafir oder nicht? Ein Person Y, ein Person X. X wirft sich nieder vor dem anderen. Lass mal Kafir und nicht. Ist diese Handlung Kufr oder nicht? Schirk oder nicht? Kufr, Schirk, nenne das wie du willst. Aber auf jeden Fall. Ist das Kufr oder Schirk oder nicht? Okay, sehr schön. Die Handlung ist Kufr. Aber ob er Kafir ist, muss man nachforschen. Wunderbar hast du geantwortet. Lass mal jetzt, ob die Person Kafir ist. Meine Frage ist, wieso wird hier gesagt, Muaz hat nicht gemeint Ibadah, sondern Begrüßung. Wieso detailliert man in dieser Frage? Warum detailliert man in dieser Frage? Obwohl diese Leute zum Beispiel behaupten, die sagen, jeder, der sich vor einer anderen Person oder vor Götzen niederwirft, ist kein Moslem. Obwohl er das für Begrüßung gemacht hat, ist egal, warum er das gemacht hat. Jeder, der das macht, ist sofort kein Moslem. Jetzt meine Frage nochmal. Wieso detaillierte Erklärung in der Handlung von Muaz? Die detaillierte Erklärung ist richtig, dass man detailliert. Aber meine Frage, du sagst, dass man sich niederwirft vor einer anderen, das ist Kufr. Sehr schön. Warum haben wir Muaz aus dieser allgemeinen Aussage weggelassen? Sag mir bitte, warum? Und hat man gesagt, Muaz hat nicht die Ibadah gemeint, sondern die Begrüßung. Das heißt, wenn ich mich jetzt vor dir niederwerfe und ich meine damit Begrüßung, bin ich noch Muslim? Erfan, weder du noch derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, weiß das. Weißt du warum? Weil das Wortspielerei ist. Weil diese Leute mit den Wörtern spielen. Und genau, was die Gelehrten gesagt haben von Khawarij. Dass sie die Ayat und die Hadithe sozusagen verdrehen, damit sie nur zeigen, dass sie richtig sind. Aber ich handle nach den allgemeinen Beweisen, was wir haben von Koran und Sunna. Für mich ist jede Niederwerfung vor einer anderen Person ist Kufr. Aber wer das macht, dann müssen wir wissen, warum. Aber ich habe nicht gesagt, es gibt Unterschied zwischen Begrüßung und nicht. Und eine Frage bitte. Wenn jemand sich vor dem anderen aus Begrüßung niederwirft, ist das kein Kufr? Du willst jemanden begrüßen, dann wirfst du dich nieder. Ist das kein Kufr? Möge Allah uns bewahren. Nochmal Wortspielerei. Und das macht dieser Abu, wie heißt der? Dieser, der Mann, der sich als Gelehrter begibt und der sagt, wir nukaffiruhu wala karama. Was hat er von einer Aqida? Der hat eine Mischung von Aqida, von Hizb al-Tahrir und von Khawarij und von Ahlus Sunnah wal Jama'a. In bestimmten Themen hat er noch von Hizb al-Tahrir Spuren, weil er mit ihnen war. In bestimmten Themen hat er von Khawarij und in bestimmten Themen hat er von Ahlus Sunnah. Ich nenne ihn nicht Khariji. Pass auf, ich nenne ihn nicht Khariji. Weißt du warum? Weil er unwissend ist. Weil er Jahil ist. Und ein Jahil sollte man erstmal aufklären. Aber diese Leute lassen sich nicht aufklären. Die denken, die haben die Wahrheit. Und ich kann dir ja 20 Beispiele nennen jetzt. Dass er Wortspielerei macht und die Leute haben keine Ahnung. Der sagt, Abu al-Hussein hat es aus seinem Bauch geholt, dass der Mann, der seinen Kindern gesagt hat, lass mich verbrennen, wenn ich sterbe, dass er Zweifel an die Macht Allah gezeigt hat. Der sagt, Abu al-Hussein sagt das von seinem Bauch. Bei Allah, das sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und nicht ich. Das sagt Ibn Taymiyyah und nicht ich. Aber schaut mal, wenn man lügt und wenn man arrogant ist, weil diese Leute denken, die haben Recht und sowas. Schaut mal, Sheikh al-Islam Taymiyyah sagt, Abu Jamal übersetze, barakallahu fikum. Qudratullah ist nicht die Macht Allahs? Fahada rajulun qad shakka fi qudratillah. Das sagt Ibn Taymiyyah. Wer jetzt lügt über die Gelehrten? Aber die Sache ist so, barakallahu fikum. إن البغاث بأرضنا يستنسر إن البغاث بأرضنا يستنسر der kleine Spatz macht sich zu Adler in unserem Land, weil diese Leute keinen gefunden haben, der ihnen sagt, ihr macht Fehler. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, ich sage euch nur etwas. Das ist kein Lästern, Dinu al-Haq. Das ist kein Lästern. Das ist Warnung der Muslime vor Leuten, die den Islam wal-Iyadu billah oder den Weg von Ahlus Sunnah wal-Jama'a falsch machen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist kein Lästern, sondern das ist Warnung der Muslime vor Leuten, die den Muslimin Falsches beibringen. Die den Muslimin wal-Iyadu billah kaputte Aqida beibringen, zerstörte. Und die behaupten, dass sie vom Islam Ahnung haben. Möge Allah uns bewahren. Aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Das ist kein Lästern. Auf keinen Fall ist das Lästern. Und ein Beispiel haben wir jetzt gehört, ja? Verstehst du? Der schließt Ibn Baz al-Albani und Ibn Uthaymin von Islam und der kann noch nicht Al-Fatiha richtig lesen. Bei Allah, der kann das nicht richtig lesen. Und dazu, der lügt über die Gelehrten und der verdreht die Wörter. Und das ist immer von Khawarij. Übrigens, ich habe nicht alle Beweise genannt, liebe Brüder und Schwestern. Ich habe nur ein paar Beweise genannt in diesen Unterrichten, was ich gemacht habe über die Regeln von Takfir und so weiter. Das ist die Sache, Barakallahu fikum. Er sagt, es gibt Ijma' von Gelehrten. Wo Ijma'? Der sagt, es gibt Konsens. Der lügt, es gibt keinen Konsens. Bezüglich Barakallahu fikum die Ayat von Surat al-Ma'idah. Der sagt, es gibt Konsens. Der ist der Lügner. Wal'iyadu billah. Und ich habe heute drei Aussagen von drei großen Gelehrten geholt. Ibn Abdelbar, Al-Ajurri und Al-Jassas. Die sagen was anderes. Und noch ein Geschenk für ihn. War al-Nawawi Ash'ari oder war al-Nawawi in dieser Frage in Iman-Fragen in Aqidat Ahl-Sunnah al-Jama'a? Lieber, dass du zuhörst und dass du lernst. Ich empfehle dir. Und geh zu diesen Leuten nicht. Wallah, die machen dich kaputt. Und heute hast du drei Beispiele genannt und du siehst selber, dass sie mit den Wörtern spielen. Wie die Geschichte mit Isa a.s. Die sagen ihm, kann dein Gott sowas tun? Ist das eine Frage? Wenn ich dir diese Frage stelle, Erfan, kann Allah dich jetzt zu einer Frau machen? Ist das eine Frage? Du fragst nach Können Allah? Allah hat die Macht und die Allmacht, subhanahu wa ta'ala. Und er kann alles. Aber ob er das macht oder nicht, das ist die Frage. Sei und ist es. Deshalb, man fragt nicht, ob Allah sowas kann. Das heißt, es kann sein, dass du einen Fehler begehst, aber du bist noch Muslim. Nicht wie diese, die haben die Wörter verdreht, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah uns bewahren. Man hat eine Frage gestellt, da hat man gesagt, über wen haben wir gerade gesprochen, als ich die Muslime gewarnt habe vor bestimmten Leuten. Ja, wir warnen ausdrücklich, Barakallahu fikum, vor diesen Leuten, die in Wien sind, wie dieser Abu Khattab und sein Bruder Abu Hamza, oder zum Beispiel wie dieser Islam-Information, oder die Räume Licht des Islam, oder Barakallahu fikum, dieser Ahbash, oder deutschsprachiger Islamunterricht, oder deutschsprachiger Islamunterricht nur, ohne German, nicht unser Unterricht. Und deutschsprachige Ahl-Sunnah-Unterricht. Barakallahu fikum, wir warnen, diese Leute, Licht des Islam sind Ahbash. Licht des Islam, die sind Ahbash. Deutschsprachige Ahl-Sunnah-Unterricht, die sind eine abtrünnige Gruppe von Ahbash. Eine abtrünnige Gruppe von Ahbash. Deutschsprachiger Islam-Unterricht, die sind eine, sozusagen eine Subunternehmen von Islam-Information Germany. Deutschsprachige Islam-Information Germany. Deutschsprachige Islam-Information Germany, die sind diese Leute, die unwissend sind und die zu Takfir rufen. Ich nenne sie nicht Khawarij. Nochmal, ich habe sie niemals Khawarij genannt. Ich sage, die sind auf dem Weg von Khawarij und die haben eine Mischung. Weil die Jahl sind, weil die unwissend sind, die haben eine Mischung. Die nehmen ein bisschen von Ahl-Sunnah al-Jama'a, ein bisschen von Khawarij, ein bisschen von anderen, von Hizb al-Tahrir und so weiter und eine Mischung. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Und wenn wir jetzt warnen, dann ist das kein Lästern, sondern Barakallahu fikum, das ist nur, dass die Muslime aufpassen, Barakallahu fikum. Nee. Adler Dawa-Typen, die sind andere. Liebe Brüder und Schwestern, diese Leute und diese Takfiris, das bedeutet diese Leute aus Jemen und diese Leute aus Wien, Islam Info Germany und diese Adler Dawa-Seite, beide, die haben den gleichen Weg. Das heißt, lügen, verdrehen die Wörter und gegen die Muslime. Aber, was ist der Unterschied? Die Takfiris, deutschsprachige Islam-Informationsraum Germany, die schließen die Leute vom Islam aus. Aber die anderen, die schließen die Leute von Sunna aus. Und nebenbei, Irfan, bist du da noch? Okay. Ich sage euch etwas, liebe Brüder und Schwestern. Diese Takfiris von deutschsprachiger Islam-Information, die behaupten, dass alle Gelehrten, alle, die haben gesagt, alle Gelehrten gesagt haben bezüglich die Ayah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, die sagen, es gibt Konsens, das ist der große Kufr. Bei Allah die Lügen. Okay, Beispiel, wenn sie sagen Konsens, ja, was denkst du, wenn ich dir jetzt 10 Gelehrten Namen sage, die sagen was anderes. 10 Gelehrten. Wo ist dann Konsens? Wo ist das Konsens dann? Hier, hört zu. Al-Ajurri, Ibn Abdelbar, Al-Jassas, Abu Ya'la, Abu Hayyan, Al-Qurtubi, Al-Qushayri, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim. Wo ist dann Konsens? Die haben aber die Wörter verdreht. Ibn Kathir hat über Al-Yasiq gesprochen. Ja, und wieso behaupten Sie, dass ein Konsens vorliegt? Möge Allah uns bewahren. Stadtangehörigkeit, wenn du das brauchst und unbedingt haben willst, dann könntest du das machen. Jo, es gibt noch eine Seite, die ist schlimmer. Es gibt eine Seite, die sind, barakallahu fikum, dämlicher als Khawarij. Hier im Internet. Wie heißen Dar al-Tawhid? Heißen sie Dar al-Tawhid? Ja, Latif, ja, Latif. Haram ist anders als ich habe dir gesagt, wenn du das unbedingt brauchst. Diese barakallahu fikum, eine Internetseite, die da ist Dar al-Tawhid. Wisst ihr, was sie sagen? Wenn du Windows XP benutzt und du sagst, ich akzeptiere, du bist kein Muslim. Wenn XP benutzen oder wenn Computer benutzen und wenn dem Vertrag zugesagt wird, Kufr ist, dann wieso besuchen sie Internet? Wie nutzen sie Internet? Und dämlicher, liebe Brüder und Schwestern, dämlicher als das, die löschen den Kufr, mashallah. Die löschen den Kufr. Okay, wenn ich in die Schule gehe und ich lösche durch den Kufr, und was machen Sie mit Ihren Pässen? Was machen Sie mit Ihren Pässen, bitte? Möge Allah uns bewahren. Die löschen auch die Flaggen? Wallahi, das hat mich an etwas erinnert. In Ägypten sagen manche, wenn die fragen nach Wasserpfeife, ist Wasserpfeife erlaubt oder sind Zigaretten erlaubt, dann sagt man ihnen nein. Die sagen, manche von ihnen, die Drogen nehmen, die sagen, wenn das Haram ist, wir verbrennen das. Und wenn das erlaubt ist, dann haben wir Lust. Das bedeutet, wir erholen uns. Wäre das Haram, wir verbrennen das. Und wäre das Halal, erholen wir uns. Möge Allah uns bewahren. Er sagt mir, die löschen die Kufr. Und was machen sie dann im Internet? Haben sie Pässe und Ausweis? Haben sie unterschrieben bei Ausweis oder nicht? Damit ihr wisst, meine Brüder und meine Schwestern, wie diese Leute dämlich sind. Diese Leute, die spielen nur mit den Leuten. Wenn du deine Kinder schickst in die Schule, dann bist du kein Muslim. Wenn du das Fleisch von Mushrikin nicht als Haram bezeichnest, dann bist du auch kein Muslim. Ja, ja. Die haben Merkmale einem Muslim gegeben. Erstmal Bart. Wenn du kein Bart hast, dann bist du kein Muslim. Und bei der Frau Hijab. Ja, Latif. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Liebe Brüder und Schwestern, Wallah al-Azim, ich verstehe das nicht mehr. Die könnten sagen, Haram. Die könnten sagen, nicht erlaubt. Aber der sagt, du bist kein Muslim. Und die sagen, das ist das Schlimmste. Die sagen, wenn jemand aus Unwissenheit etwas Kufr gemacht hat, dann ist er kein Muslim. Die sagen, wenn er aus Unwissenheit etwas gemacht hat, dann ist er kein Muslim, automatisch. Das bedeutet, für sie ist jeder, der etwas Falsches macht aus Unwissenheit, kein Muslim. Und es gibt, barakallahu fikum, die Gelehrten des Islam, die haben so viel geschrieben über diese Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Leute die Entschuldigung nimmt, weil die Leute unwissend sind. Bei diesen Leuten sagen, wenn jemand aus Unwissenheit etwas Falsches gemacht hat, dann ist er kein Muslim mehr. Ja, Latif, ja, Latif, ja, Latif. Möge Allah uns bewahren. Dämlicher als solche habe ich niemals gehört. Auch Khawarij ist übrigens. Khawarij waren nicht so. Und Allahu A'lam, wer dahinter steckt, liebe Brüder und Schwestern. Wir müssen aufpassen. Okay, weitere Fragen, inshallah. Wir wollen weiterkommen. Wallahi, das Ziel von diesen Leuten, Allahu A'lam, Jenkins. Allahu A'lam, was ist ihr Ziel? Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe großen Zweifel bezüglich solcher Seiten, was sie dahinter verstecken. Und wir kennen das. Ich meine, ihr kennt das nicht, liebe Brüder und Schwestern. Wallahi, in meinem Land, die haben in der Schule bei uns, in der Schule, in der Klasse, die haben in jeder Klasse zwei Schüler gemacht, getan. V-Männer, V-Schüler hießen die. V-Schüler. Wisst ihr, was diese Leute gemacht haben, diese Schüler? Die haben sich gestellt vor uns und die haben angefangen, die Regierung zu beschimpfen. Diese Regierung und dieses Land und das ist Schrott und da kann man gar nicht tun und so weiter. Schau mal, wie die Leute sind in Bussen, schau mal, wie die Sache ist. Es gibt keine Gerechtigkeit. Und dann haben sie geschwiegen. Einer von den Schülern, durch diese Wörter, wurde aufgehetzt. Was hat er angefangen zu machen? Der hat auch mitgemacht. Der hat angefangen, ja Wallah, du hast recht. Diese Regierung ist schlecht. Schau mal, was sie machen. Und er hat angefangen zu erzählen, was er hat. Und diese Leute sagen, oh, sehr schön. Und die haben in dieser Methode die Leute reingelegt. Und dann haben diese Schüler eine Einladung bekommen. Und nicht nur sie, ihre Eltern von Geheimdienst und Polizei. Bei uns natürlich ist das nicht anders. Ja? Deshalb aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt diese Methode. Ja, natürlich ist was gegen Islam. Die werden nicht alles gegen Islam machen. Wisst ihr nicht, dass USA bestimmte Seiten gemacht haben und die haben drauf Dschihad und Dschihad geschrieben? Und wenn du da reingehst, dann nehmen sie deine IP-Adresse und dann wirst du, dann wirst du beobachtet. Wisst ihr das nicht? Die haben selber diese Seiten gemacht. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dazu barakallahu fikum bei Allah. Es gab Leute, die in die Moscheen gekommen sind, liebe Brüder und liebe Schwestern. Und er hat angefangen, die Regierung zu beschimpfen. Und wenn jemand nur mitgemacht hat, oder was, der hat ihm gesagt, naja, kein Problem, oder so, da wurde sein Name geschrieben und dann wurde er eingeladen oder da wurde er festgenommen. Das ist eine Methode, die wir kennen. Hier in Deutschland, bei Allah, man ist zu einem Bruder, der in meiner Moschee mit mir betet, in der Moschee, bei uns. Da ist man zu ihm gegangen. Da hat ihm gesagt, was sagt Abu al-Hussein zu bestimmten Themen? Der hat gesagt, Abu al-Hussein sagt alles im Internet. Ja? Die haben ihm gesagt, was sagt Abu al-Hussein? Der sagte, er sagt alles im Internet. Ihr könnt selber, ihr wisst selber besser. Seine Telefon, werden, ihr beobachtet alles. Ihr seid sozusagen große Leute. Die haben ihm gesagt, nein, nein, nein, nein. Wir wollen noch mehr wissen, was er privat sagt. Der hat gesagt, er hat kein Privat. Alles, was er sagt, sagt er öffentlich. Entweder in Jumu'ah Rede oder in seinem Unterricht. Und Alhamdulillah, ich bin so. Die haben ihm gesagt, nein, wir wollen bestimmte Sachen erfahren. Der hat gesagt, wie? Die haben ihm gesagt, du gehst und während die Leute zusammensitzen, dann regst du bestimmte Themen an. Das bedeutet, du fängst an, diese Themen zu besprechen. Und du siehst, was die Leute sagen und dann sagst du uns. Oder du nimmst das auf und du gibst das uns. Ja. Das heißt, barakallahu fikum, diese Seiten, ich rede nicht jetzt von dieser Adler-Da'wa. Diese Adler-Da'wa, die sind, barakallahu fikum, wirklich miskin. Die haben keine Ahnung. Aber ich rede von diesen Takfiri-Seiten. Die reden immer, ja, schau mal, was mit Muslimen passiert und sowas. Und dann sagen sie etwas drinnen. Wisst ihr, Takfiri, das wird die Leute, die die Muslimin vom Islam ausschließen. Die schließen unsere Brüder und Schwestern vom Islam aus. Übrigens, die haben mich auch vom Islam ausgeschlossen, ja? Ich bin für sie kein Muslim. Dann habe ich gefragt, wie kann ich Muslim werden? Ich habe gesagt, wie kann ich Muslim werden? Bis heute weiß ich nicht wie. Manche Brüder und Schwestern, barakallahu fihim, möge Allah sie segnen, die haben mir gesagt, du sollst Shahada sagen. Okay. Vor euch, barakallahu fikum, wie kann man Muslim werden? Shahada sagen, okay? Okay. Ashhadu, bitte nehmt auf. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich mach Kufr mit Tagut. Alles Tagut nehme ich nicht an. Und ich bin gegen Tagut. In jeder Form. Und ich sage La ilaha illallah. Mit Wissen, ohne Unwissenheit. Mit Gewissheit, ohne Zweifel. Mit Ikhlas, ohne Riya. Mit Inqiyad, mit Annahme, mit Liebe, sage ich La ilaha illallah. Und vom Herzen. Ja, was soll ich jetzt machen? Gibt's noch was? Was soll ich noch machen? Ich sage das auf Mund. Ich sage dir, vom Herzen kommt das. Bei Allah, vom Herzen. Ah, ich habe noch nicht die Meinung von Abu Khattab. Ja, das kann ich nicht. Weil er falsche Meinung hat bei Allah. Ich schwöre bei Allah, der verdreht die Beweise von Koran und Sunnah. Sowieso, die kennt das nicht. der ist miskin. Möge Allah ihn recht leiten. Und der mehr miskin ist, ist dieser Islam-Info. Ich habe nicht gedacht, dass er so ist, wal-iyadu billah. Wallah, Abu Jamal sagte mir, er hat mir gesagt, dieser Mann ist ein großer Lügner. Ich habe gesagt, nein, Abu Jamal, vielleicht ist er unwissend, ja, aber lügt. Abu Jamal hat mir gesagt, doch, doch. Und wirklich, das hat sich am Ende so gezeigt. Dieser Mann ist ein großer Lügner. Der lässt die Leute in seinem Raum, die großen Gelehrten wie Ibn Baz und Ibn Uthaymin und Al-Albani vom Islam ausschließen. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal, heute haben wir 3-4 Beispiele, wie sie die Wörter verdreht haben. Auf jeden Fall, wir kehren zu unseren Fragen zurück. Die nächste Frage, inshallah. Kann ein Herrscher zum Tagut werden? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Barakallahu fik. Ja, ein Herrscher kann zum Tagut werden, wenn er sich zufrieden gibt, dass er es erlaubt sieht, dass er nicht nach dem Urteil Allahs richtet, und er ist zufrieden damit, dass die Leute ihm befolgen. Oder der behauptet, dass sein Urteil besser ist als Urteil Allah, oder wie Urteil Allah, oder der behauptet, dass das Urteil Allah nicht fähig ist. Und er ist damit zufrieden, der gibt sich zufrieden, dass die Leute dann das annehmen, diese Person ist mit Sicherheit auch. Allgemein jetzt. Aber jetzt, was sagen wir zum Beispiel zu Präsidenten von Malaysia oder Präsidenten von Indonesien oder Präsidenten von ich weiß nicht wo? Das ist Ta'yin. Das ist dann speziell geworden, und dann müssen wir, barakallahu fikum, hier die Regeln von Ahlus Sunnah wal Jama'a diesbezüglich verwenden. Das heißt, die Voraussetzungen müssen dabei sein und die Hinderungen dürfen nicht vorhanden sein. Hindernisse, Entschuldigung, dürfen nicht vorhanden sein. Und drittens, man muss ihn belehren. Wenn diese Person weiter das macht, dann wird er sozusagen, egal jetzt von welchem Land, ja, das war diese Malaysia oder Indonesien oder sonst, nur ein, so gesagt, egal von welchem Land, die muslimisch ist, dann wird er vom Islam ausgeschlossen. Aber wer macht das? Das sind die Gelehrten und die Richter. Und nicht, barakallahu fikum, einer, der seit 3 Monaten Muslim ist, oder einer, der seit 2 Jahren Muslim ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, die muslimischen Länder sind muslimische Staaten. Ja, muslimische Länder und muslimische Staaten sind das, ja. Und ich sage das mit ruhigem Gewissen, inshallah. Ja, mit ruhigem Gewissen. Und das ist, was die Gelehrten des Islam sagen. Tagut, barakallahu fikum. Tagut, das kommt von dem Wort Tara. Von dem Wort Tara. Tara ist übertreiben oder die Grenze überschreiten. Die Grenze überschreiten. Und barakallahu fikum, die Gelehrten haben Tagut mit einer Definition erklärt, indem sie gesagt haben, kullu ma tajawaza bihi al-abdu hadda min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Das bedeutet alles, dass der Diener die Grenzen in ihn überschreitet hat. Wenn er angebetet wird, wenn er gefolgt wird, oder wenn ihm Gehorsamkeit geleistet wird. Es ist der Sarkozy. Ulak Erfan, Allah yehdik, Allah, du hast dieses Virus. Ulak Sarkozy behauptet, dass er Muslim ist. Von Frankreich. Behauptet, dass er Muslim ist. Nein, das ist eine dumme Frage. Tut mir leid. Das ist eine nicht nur dumme Frage. Das ist eine Beleidigung. Du stellst mir diese Frage. Das ist eine Provokation und eine Beleidigung. Und das beweist, dass du noch dieses Virus hast. Stell mir, ob Sarkozy oder George Bush oder Merkel oder sowas, dass diese Leute, ich rede von einem, der sagt, ich bin Muslim. Der begibt sich zum Islam. Der geht zum Gebet. Und der sagt, Alhamdulillah, wir sind hier Muslim. Sagt Sarkozy sowas? Vielleicht auch der Papst. Was denkst du? Oder stellst du mir nachher eine Frage, ist der Papst Muslim? Vielleicht wirst du mir auch diese Frage stellen. Du sagst, ja, das ist meine Frage. Wie einer hier, ein Dämlicher, der hat mir einmal die Frage gestellt hier. Ist der Shaitan Muslim oder Kafir? Stellst du mir diese Frage? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Erstmal musst du mit wem wissen, welche Aqida wir vertreten. Ich bin kein Euro-Islamist. Man sollte Respekt zeigen ein bisschen. Adab haben. Aber viele Leute haben das nicht. Viele Leute haben das nicht, leider. Die denken, der lernt. Und das ist diese Takfir, die man hat. Wir nehmen nur, wie einmal, ich habe mit jemandem diskutiert, Barakallahu fikum, in Deutschland. Ich habe ihm gesagt, Achi, von welchen Gelehrten nimmst du deine Religion? Bei wem hast du gelernt? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Mein Sheikh ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ich habe ihm gesagt, ruhig. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kam nicht zu dir. Und er hat dir das beigebracht. Er hat gesagt, seine Sunna. Ich habe gesagt, du verstehst, was seine Sunna ist? Du verstehst, was seine Sunna ist? Er sagt, natürlich. Dann habe ich ihm gesagt, der Prophet sagte, Ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu dinar, ta'isa und takas wa iza shika falan taqash. Was bedeutet das? Er hat gesagt, jetzt willst du mich sozusagen blamieren? Ich habe gesagt, nein. Aber die Sache ist so, du verstehst allein die Sunna nicht. Du brauchst Schlüssel dafür. Und das sind die Gelehrten. Und nicht jeder handelt nach seinem Kopf. Aber diese Art bringt dazu, dass die Leute keine Erziehung haben. Und dass sie wirklich die Regeln des Wissens nicht lernen. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Imam Ahmed sagte, wir haben 15 Jahre erstmal Adab gelernt und dann haben wir angefangen zu lernen. Wallah, viele von diesen Leuten, die machen das an der Uni oder in der Schule sowas nicht. Oder vor Kuffar machen sie das nicht. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hinterher wird man uns stellen Fragen, auch vielleicht ist Umar ibn Khattab Muslim oder nicht. Möge Allah uns bewahren. Passt auf, diese Frage, was der Bruder gestellt hat. Die Führer oder die Herrscher, wir reden über Muslimin jetzt. Die Herrscher von Kuffar, das ist klar, wir reden nicht über sie. Ich rede weder noch über Sarkozy oder über Barakallahu fikum, wie heißt das von Italien oder über einen anderen von Norwegen und so. Das ist nicht unser Thema. Ich rede jetzt von Leuten, die in islamischen Ländern herrschen. Ja? Diese Person, der sagt, ich bin Muslim, Alhamdulillah, und der sagt, ich bin Muslim, oder manche gehen zum Hajj und manche beten und sowas. Diese Leute, die sind verpflichtet eigentlich, das Urteil Allah anzuwenden. Das wird die sind verpflichtet, nach Koran und Sunna zu regieren. Nicht nur sie, du auch und ich auch. Und jeder von uns ist verpflichtet, nach Koran und Sunna zu urteilen. Nach Koran und Sunna zu praktizieren. Jeder. Nicht nur die Führer. Und auf keinen Fall denken, dass diese Ayat in Surat al-Ma'idah, die 45 und 47, dass diese Barakallahu fikum nur für die Führer der Muslime sind. Nein, das ist für alle. Für dich, für mich, für einen Ingenieur, für einen Arzt, für einen Scheich, für einen Richter, für einen Präsident, für einen König. Für alle ist das Barakallahu fikum. Jetzt, wenn diese Person richtet oder regiert oder urteilt, wenn er Alim ist, wenn er Richter ist, wenn er Führer ist, wenn er Herrscher ist, dann muss er nach Koran und Sunna richten. Aber wenn er sagt oder urteilen oder wenn er verinnerlicht, er i'taqada, ja, alladhi ya'taqid, natürlich von Fir'aun as-Tagu, oder derjenige, der verinnerlicht oder der sagt, mein Urteil oder meine Art ist besser als Urteil von Allah oder von Koran und Sunna, dann ist er mit Sicherheit Kafir. Derjenige, der sagt, jetzt allgemein, pass auf, nicht namentlich. Namentlich ist was anderes. Namentlich braucht andere Regeln, was wir heute gelernt haben. Ihm zu zeigen, ihn zu belehren, mit ihm zu reden. Die Hindernisse und die Voraussetzungen müssen, die Hindernisse müssen nicht vorhanden sein, die anderen. Okay? Dann Barakallahu fik. Wenn er behauptet, dass sein Urteil wie das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann ist das auch. Oder wenn er behauptet, dass das Urteil Allah nicht fähig ist in dieser Zeit, dann ist er auch kein Muslim. Aber wenn er sagt oder wenn er verinnerlicht, dass das Urteil Allah das Richtige ist und er macht das wegen Bestechung oder weil er Angst vor einem anderen Land hat oder weil er seine Interessen folgt, dann ist er noch Muslim, aber er begeht sozusagen Al-Kufr Al-Asghar, der kleine Kufr, oder der ist Fasiq oder Zalim. Okay? Möge Allah uns bewahren. Das ist, was die Gelehrten des Islam sagen. Zum Beispiel unter ihnen Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin in dieser Zeit und andere, die vor ihnen waren. Wie zum Beispiel Al-Tabari, wie zum Beispiel Ibn Al-Qayyim, wie Ibn Taymiyyah und die anderen, Barakallahu fikum, auch die sagen, das ist Imam Ahmed und so weiter. Und die Beweise, die sind genug da. والحمد لله رب العالمين.